7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Peter. Hallo Peter. Hallo Ricky. Mensch Peter, ich habe ja gehört, du bist aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, denn du hast diesen Sonntag Saturday Night Live geguckt. Ja, genau. Das ist, ja, aus dem Lachen rauskommen ist schon mal eine gute Sache. Nee, eher nicht so. Fandst du nicht lustig? Nee, aber ich finde Saturday Night Live eh generell nicht lustig und Ronda hat es jetzt auch nicht viel besser gemacht. Ich muss natürlich gestehen, ich habe nicht alles gesehen und das ist ja auch irgendwie ein bisschen schwierig anscheinend, das hier in Deutschland zu gucken. Ich habe so eine Handvoll Sketche gesehen, der erste war noch witzig, so dieser Monolog am Anfang. Oder witzig ist vielleicht auch dazu viel gesagt und danach war es mir so. Das Einzige, was ich vielleicht witzig fand, war noch der kleine Diss von Chris Cyborg gegen Ronda Rousey bezüglich ihres Stand-Up-Games. Ja, das stimmt, das war noch ganz komisch auf Twitter, das ist schon richtig. Ja, also ich bin ja bislang eh nicht so richtig überzeugt von Ronda Rousey als Schauspielerin. Ich habe mit ihr jetzt Fast and the Furious gesehen, Expendables 3 und das war's. Dann gab es ja noch hier den Entourage-Film, wenn ich richtig informiert bin. Mhm, keine Ahnung. Ja, da hat sie sich selber gespielt. Ich weiß nicht, inwiefern man das dann heranziehen kann, um da wirklich eine Kritik zu äußern, wenn man sich selber spielt, ob das nicht vielleicht zu leicht ist. Aber manche scheitern ja auch daran. Aber ich muss sagen, die zwei Auftritte, die ich da gesehen habe bei Expendables und Fast and the Furious, haben mich absolut nicht überzeugt. Also auch ihre Präsenz so, oder wie soll man sagen, ja, den Eindruck, den ich so von ihr gewonnen habe, ist halt, klar, sie ist so ein toughes Mädel. Also ich spreche jetzt aus Sicht eines Nicht-UFC-Kenners. Sie ist halt so ein toughes Mädel, aber ist auch nicht besonders geil, weil sie halt fast schon zu maskulin ist, also finde ich. Und von daher, boah, ich habe jetzt nicht unbedingt diesem Auftritt entgegengefiebert bei Saturday Night Live. Das muss ich ehrlich sagen. Irgendwie auch so. Also ich habe irgendwie, ich wollte schon sehen, was da passiert. Und aber das war's dann auch. Ich, wie gesagt, ich bin eh kein großer Saturday Night Live-Fan. Das hängt für mich, oder es wird immer nur erträglich, wenn der Host interessant ist. Aber irgendwie war es diesmal halt so, meh. Ja, also ich guck's viel zu selten, um es überhaupt einzuschätzen, wie sich's mittlerweile so ja verhält mit dieser Sendung. Aber ich habe mir, wie gesagt, diese kurzen Zusammenfassungen, die man auf YouTube finden konnte, angeguckt. Also ich glaube, nur zwei komplette Sketche habe ich mir reingezogen. Der Rest war immer so eine Art Best-of-Video oder so, ja. Und die fand ich schon nicht so überzeugend. Und man muss auch mal ehrlich sein, ich glaube, Ronda Rousey ist in unserer Bubble zwar eine Riesennummer, aber jetzt nicht so wichtig, dass ich da beginne, irgendwelche Tunnel mir zu suchen oder ausländischen VPNs zu schießen, dass ich mir Ronda Rousey bei Saturday Night Live legal oder halblegal angucken kann. Nee, ja. Also, nee. Wobei, das ist ja ein Punkt, der wird mich mal wirklich interessieren, wie das in Amerika tatsächlich aufgenommen wird. Ob die tatsächlich dieser, wie sagt man, Mainstream-Star geworden ist oder C-Prominenz geworden ist da. Das bekomme ich hier irgendwie zu wenig mit. Ja, weil die ist schon mehr als C-Prominenz. Also das in den USA auf jeden Fall. Da ist die schon höher angesehen als einfach nur so ein C-Prominenter. Okay. Aber jetzt, das ist jetzt halt niemand, weiß ich nicht, jetzt fällt mir keiner ein, das ist keine Angelina Jolie oder so. Und ja, das genau. Ist auch keine Kate Hudson, um da mal so einen Vergleich zu bringen. Aber ich sag mal so, wenn du bei Jimmy Fallon auf der Couch oder auf dem Sessel sitzt, dann hast du schon einen gewissen Status erreicht, ja. Also das ist jetzt nicht mehr ganz unbekannt, würde ich mal sagen. Aber über diesen nordamerikanischen Content hinaus wird es dann, glaube ich, eher dünner und dann halt wirklich bei so Freaks wie wir sind, ja, ich traue es mir fast gar nicht so sagen, da ist die natürlich eine Riesennummer, aber frag mal jetzt in deinem Freundeskreis nach bei Leuten, die keine UFC gucken. Die werden sich vielleicht noch nicht mal daran erinnern können, dass die bei Fast and the Furious oder so mitgespielt hat. Ja, das mag echt gut sein. Ja, also von daher. Darüber hinaus, ich würde die halt schon gönnen, wenn das jetzt, das Ende ist ja relativ absehbar, möchte ich fast mal in den Raum stellen, aber irgendwie würde ich sie doch gönnen, dass sie danach doch noch wieder weiter erfolgreich sein kann. Das gönne ich. Als Schauspielerin? Ja, oder wie auch immer, ne, als Promi, was auch immer, ne, was du dann so als machen kannst. Oder die kann auch bei mir, ne, putzen. Vorbeikommen, mir, ja, putzen oder mir einen Arm ausreißen kommen oder so, ich würde sie dafür bezahlen. Ja, du bist ja ein verrückter Typ, wenn du dir die Arme ausreißen lässt von, ja, fast schon, na, ich sag's jetzt nicht, starken Frauen, so sag ich's mal. Ja, geile Alte. Ja, was ausgerissen hat sich vielleicht ja auch der gute Cain Velasquez und daraufhin dann auch noch eine Schreckverletzung von Fabrizio Verdum, möchte ich es mal nennen. Das war so mehr oder weniger der Aufschrei der letzten Stunden in unserer kleinen UFC-Welt. Cain Velasquez hat sich eigentlich fast schon nicht überraschend verletzt, hat eine Rückenverletzung, irgendwas mit dem Ischias ist da kaputt. Ich dachte immer, den Ischias gibt's gar nicht, das sei nur eine Erfindung von arbeitsmüden Menschen. Mhm. Wobei, das kann ich jetzt immer noch nicht ausschließen. Auf jeden Fall hat es Cain Velasquez mal wieder erwischt. Er konnte wieder nicht komplett irgendwie dieses Camp durchtrainieren, hatte immer mal wieder Probleme. Ich habe jetzt gehört, dass er fast nur noch Cardio gemacht hat die letzten Wochen und aufgrund dieser Rückenverletzung gar nicht mehr richtig trainieren konnte und irgendwann gesagt hat, nee, es geht einfach nicht. Ich kann nicht am 6.2. kämpfen. Ich muss diesen Kampf 10 Tage vorher absagen. Und dann wurde uns ja vorgesetzt, naja gut, dann springt jetzt der gute Stipe Miocic ein, hat 8 Tage Zeit, sich auf Fabrizio Verdum einzustimmen, das ist ja fast schon lächerlich, aber sei es drum. Und so ein bisschen habe ich mich damit schon abgefunden und zack, dann kommt gestern Abend die Meldung, Verdum hat eine Fußverletzung und auch eine Rückenverletzung und meinte dann so, ja, also gegen den guten Cain Velasquez, ja, da hätte ich dieses Risiko auf mich genommen und hätte den Kampf auch bestritten, aber gegen Miocic mit 9 Tage Vorbereitung, da gehe ich dieses Risiko nicht ein, dafür habe ich zu hart gearbeitet, deswegen, ja, trete ich auch nicht mehr an. Und plötzlich steht UFC 196 ohne Main Event da. Ja, verrückt. Peter, was hast du denn da gedacht? Du hörst dich ja so deprimiert an, Mensch. Ja, um ehrlich zu sein, ich war total geschockt erstmal natürlich, dass Kane nicht kämpft. Und dann den Tag später lese ich diese Nachricht, da ist aber einer relativ spät dran, dass er jetzt sagt hier, dass der Main Event geändert wurde. Und dann erst am nächsten Morgen habe ich dann, nee, das war jetzt letzte Nacht, ne? Dann, doch, genau, jetzt von Montag auf Dienstag kam die Nachricht. Heute Morgen habe ich dann erst kapiert, dass sie da schon geschrieben haben, dass Fabrizio Verdum auch nicht dabei ist. Ich hätte den Kampf gerne gesehen. Ich habe ja in der letzten Sendung schon gesagt, dass ich glaube, dass Cain Velasquez eigentlich eine sehr gute Chance hat, sich seinen Titel zurückzuholen. Ja, und jetzt bin ich mal schwer gespannt, was denn jetzt passieren wird, weil noch gibt's ja anscheinend kein offizielles Statement von der UFC, was da genau passieren wird. Na, also wir wissen zumindest mal so viel, dass wir keinen Heavyweight-Titelkampf sehen werden. Verdum und Velasquez sind raus, Miocic ist so halb drin, kann man sagen, aber ihm fehlt natürlich ein Gegner. Mhm. Ich würde jetzt müssen wir natürlich mal abwarten, wie schwer die Verletzungen sind. Ja, also wenn das Verletzungen sind, die bis Mitte des Jahres auskuriert sind, dann halte ich jetzt auch nichts davon, auf Teufel komm raus, einen Interimstitelkampf anzusetzen. John Jones hat sich gleich mal ins Gespräch gebracht und wurde auf Twitter gefragt, ey, wie sieht's eigentlich aus? Hättest du nicht Bock gegen Stipe Miocic, um den Interimtitel anzutreten? Also hat ihn irgendein Twitter-Follower gefragt, dann hat er gesagt, ja, wenn es um den echten Titel geht, bin ich sofort dabei. Es wird natürlich nicht passieren, gar keine Frage. Und dann habe ich auch schon gehört, dass Holly Holm und Misha Tate vorgezogen werden könnten. Das Gerücht gab es auch mal kurzfristig auf Twitter. Aber es gibt halt nichts Konkretes. Also aktuell ist der Main Event für UFC 196 Johnny Hendricks gegen Wonderboy Stephen Thompson. Und der Rest der Karte ist ja jetzt auch nicht besonders tief, um das mal so zu sagen. Also, Der echte Knaller fehlt jetzt gerade, ne? Absolut. Es gab auch, um das auch noch jetzt hier als Gerücht mit einzubringen, das Gerücht, dass 196 komplett abgesagt wird. Aber das ist fast schon zu kurzfristig. Also 8 Tage vor dem Event zu sagen, wir canceln das komplett. Es wäre natürlich möglich, gar keine Frage. Aber es wäre fast zu kurzfristig und zu teuer für die UFC, das Event komplett einzustampfen. Ja, und das sehen natürlich auch diese Pay-Per-View Distributor, nee, wie heißt das? Also die Vertreiber, die sehen das auch nicht so gerne. Also von daher glaube ich nicht, dass sie das Event ganz canceln. Ja, das müssen wir mal abwarten, ob sie noch irgendwie ein Main-Event neu ansetzen oder ob sie es wirklich so durchziehen und Hendrix und Wonderboy auf der Karte lassen. Die Frage ist ja, was würdest du denn vorschlagen? Also was wäre denn deine Lösung jetzt für dieses Malheur? Boah, gute Frage, weil also es gibt ja jetzt zwei Themen, die geklärt werden müssen. Erstens, wir brauchen quasi irgendwie einen Championship-Kampf oder irgendwie, sagen wir zumindest ein Highlight als Main-Event, weil, also da möchte ich dem Co-Main-Event jetzt nicht zu nahe treten, aber die beiden, das ist kein, also klingt für mich nicht nach Main-Event. Also kämpferisch könnte es auf jeden Fall großartig werden. Ja, bestimmt, aber das, also die... Es ist halt kein, das drawt halt nicht. Wenn du liest Hendrix, genau. Thompson, das wird auch nur ein 3-Runden-Fight, weil du kannst jetzt nicht 6 Tage davor sagen, so, jetzt kämpft er halt 5 Runden. Also ja. da ist halt, ja, wie du schon richtig sagst, nicht viel da, was jetzt diesen Pay-Per-View irgendwie als besonderen Leckerbissen auszeichnen würde. So, also das ist quasi das Erste, was wir klären müssten. Und das Zweite wäre dann, was machst du denn mit der Heavyweight Division? Gehst du einfach hin und sagst, ja gut, dann verschieben wir das um ein halbes Jahr. Da könnte ich jetzt absolut voll mit leben. Ne? Also wenn es da irgendwie was Vernünftiges gibt, womit du den Main Event jetzt ersetzen kannst oder spannend gestalten könntest, ja, warum nicht? Das schließe ich übrigens aus, dass die als nächstes Verdum gegen Velasquez erneut ansetzen. Das schließe ich aus. Meinst du? Warum? Weil Velasquez zu oft schon aus Kämpfen zurückziehen musste aufgrund von Verletzungen. Also das ist, okay. Zieht sich einfach wirklich jetzt durch die Bank weg. Er hat jetzt, glaube ich, irgendwie in 3 Jahren einmal gekämpft oder so. Ich habe so eine ganz komische Zahl neulich jetzt gelesen. Also im Zusammenhang mit der Verletzung waren es in 4 Jahren 3 Kämpfe oder in 5 Jahren 3 Kämpfe, irgendwie so. Also auf jeden Fall eine absurd niedrige Zahl und wir brauchen ja auch nicht darüber spekulieren, wie oft er ausgefallen ist. Wir wissen ja, dass er wirklich sehr, sehr verletzungsanfällig ist in den letzten Jahren. Ja, klar, okay. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die UFC jetzt sagt, damit stoppen wir die komplette Heavyweight Division, wenn wir jetzt wieder sagen, wir warten auf Velasquez und auf Verdum. Also du hast halt Alistair Overeem, der unter Umständen einen neuen Vertrag unterschreiben möchte. Dem kannst du jetzt nicht sagen, na warte noch mal 1,5 Jahre, bis die beiden da endlich mal fit sind. Ja. Miocic ist ein ähnliches, in Anführungsstrichen, Problem. Der hat sich jetzt eigentlich diesen Status erkämpft, als nächstes um den Titel kämpfen zu dürfen. Kann man aus meiner Sicht jetzt auch nicht sagen, jetzt kämpfst du noch mal gegen Overeem, weil die anderen 2 Pfeifen irgendwie es nicht gebacken bekommen. Dann hast du jetzt am Wochenende einen Kampf, der für die Division wichtig ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die UFC sagt, Verdum trifft als nächstes, egal wann, auf Miocic. Ja, je nachdem, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Wenn die jetzt absehbar wirklich so schwerwiegend ist, dass Verdum vielleicht für ein Jahr ausfällt, dann denke ich, gehen sie auf irgendeinen Interimstitelkampf. Würde mich nicht wundern, wenn die da Miocic Overeem oder Miocic gegen den Gewinner von Barnett gegen Ruffle machen oder sowas. Ja. Wenn aber absehbar ist, Velasquez kann im Sommer wieder, spätestens im Sommer wieder kämpfen, dann müssen sie eigentlich, nicht Velasquez, Verdum kann im Sommer wieder kämpfen, dann müssen sie Verdum gegen Miocic machen und Velasquez muss halt dann 1-2 Ehrenrunden drehen. Das ist halt der Preis, den er dafür zahlen muss, dass er leider Gottes verletzungsanfällig ist. Ich meine, er sucht sich's ja nicht selber aus, aber der hat diese ganze Division in den letzten 4 Jahren wirklich so ausgebremst, das ist die mit langweiligste Division mittlerweile. Also nicht die Kämpfe, weil die sind ja schon spannend, weil es sind halt Heavyweights, aber das ist eigentlich die Königsklasse und die fühlt sich nicht an wie eine Königsklasse. Das fühlt sich fast an wie Bellator mittlerweile, weil halt nur so alternde Stars darum hampeln und ja, so richtig gibt's da kein Title Picture, weil die immer verletzt sind, die Titelträger und so. Das ist, die verliert da für mich an Stellenwert nach und nach, die Division. Also ich fand die Heavyweight Division vorher auch schon nicht so prall, wenn man ehrlich ist. Weil also die Namen, die du da so liest, das ist alles so, ja, okay. Das, na, aber erinnere dich mal an JDS und Velasquez, an diese Trilogie. Ja, das okay, aber danach wird es ja schon eng, oder nicht? Ja, genau. Also da ging es ja dann auch so los mit Velasquez-Verletzungen. Das meine ich ja. Also davor auch mit Lesnar, mit, als es so aussah, als ob Overeem jetzt da der große neue Star wird. Und dann hat er ja das Problemchen gehabt mit den Steroiden. Völlig überraschend. Als Bigfoot Silva plötzlich eine Nummer wurde, Mark Hunt. Das war schon noch ein bisschen interessanter. Und jetzt habe ich halt so das Gefühl, okay, du hast so einen Orlovsky auf 4, der aber eigentlich aus meiner Sicht nichts mehr da oben zu suchen hat. Aber dann guckst du nach unten und merkst, ja gut, da sind jetzt auch nicht viel bessere, die nachrücken. Also es sind ja überhaupt keine Namen da, wo du jetzt denkst, die könnten in der Zukunft für Aufsehen sorgen. Ja, genau. Alles Namen, die wir seit Jahren hören. Das ist ja für mich der Grund, warum ich das so spannend finden würde, wenn John Jones da hochgeht. Wobei, das könnte dann auch relativ fix passieren, dass so ein John Jones halt diese Gewichtsklasse halt auch komplett dominiert, dass da auch nicht viel passiert. Ja, dass davon alles, was ausgehen. Ja, also genau. Alles, was kommt, wird wahrscheinlich an dem zerschellen. Ja, also von den Namen, die da jetzt so genannt werden oder die jetzt da sich im Schwergewicht tummeln, da würden es fast alle extrem schwer haben gegen John Jones, gar keine Frage. Ja, das ist... Die Division, ja, ist einfach, das ist einfach nicht mehr so wie früher oder auch nicht so wie im Boxen. Das ist, hat so ein bisschen an, ja, wie soll man sagen, so an dem Kitzel verloren, den es früher mal hatte. Dieses, ich meine, wenn früher Lesnar gekämpft hat, das war halt das Ding schlechthin. Das war der Schwergewichtschampion, der UFC-Schwergewichtschampion. Und heute bist du froh, wenn der nicht im Rollstuhl irgendwie zum Oktagon gefahren wird. Also, das ist. Ist eine Tendenz, die mit Cain Velasquez angefangen hat. Und Verdum hat ja sich dann auch gleich verletzt, hat sich auch gleich eine Auszeit genommen. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, Velasquez wollte ja eigentlich im Sommer 2015 kämpfen auf der Houston Card zusammen mit Daniel Cormier. Und dann hat die UFC gesagt, nee, warte mal, du kriegst als nächstes den Titelkampf. Und vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn er da hätte einen anderen Kampf schon bestreiten können. Ja, ja, hätte, wäre, wenn, ist dann letzten Endes scheißegal. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt da irgendwie sich ausdenken seitens der UFC. Ja, was wäre so deine Idee oder dein Tipp? Also Stand jetzt würde ich vermuten, dass da gar nichts mehr passiert. Also, dass die das so lassen. Echt? Ja, ich wüsste jetzt nicht, was die da machen sollten. Also, das ist das Problem. Ich meine... Ich gebe dir da voll recht, ne? Ich sehe das auch so. Das wäre aber ziemlich schade. Ich meine, also wir werden trotzdem natürlich über den Event diskutieren, absolut. Aber irgendwie. Wenn ich jetzt mal gucke, also von dieser Card werden sie jetzt, von der New Jersey Card, die jetzt am Wochenende stattfindet, da werden sie nichts abziehen. Also ich glaube nicht, dass die jetzt da Josh Barnett oder Ben Rothwell noch rausziehen, weil das war ja auch mal ein Thema. Dann hast du. Danach als Card, wo du ein paar Kämpfe dir wieder abzwicken könntest, die sag mal, Cerrone gegen Means Card, ist auch kein Main Event und ich weiß nicht, ob die schon so weit sind. Ich meine, die Cerrone Means Card, die ist halt jetzt noch einen Monat weg. Also das wäre vielleicht auch schon zu früh, da jetzt noch irgendwelche Kämpfer dir zu schnappen. Ich weiß nicht, ob Holm gegen Tate wirklich eine Möglichkeit wäre, eine Option wäre, das könnte ich mir noch vorstellen, wenn das zur Debatte steht, wenn das nicht nur einfach ein Idiot war, der auf Twitter sich wichtig machen wollte, dann ist das mit Sicherheit noch die, ja, für mich beste Option, aber wenn ich Misha Tate wäre und auch Holly Holm, würde ich das halt nicht machen, weil die Vorbereitungszeit viel zu kurz wäre dafür. Ja. Wäre auch fast ein bisschen schade für 197, ne? Weil die Card, die glänzt halt bisher richtig krass. Ja, also ich würde es einfach nicht machen. Also Holly Holm hat ihr Leben lang für diesen Titel gearbeitet und jetzt setzt sie den so fast schon unbedacht dann aufs Spiel. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und Misha Tate hat auch lange, lange für diese Chance gearbeitet. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die dann sagt, ja, okay, komm, ich mach's halt. Außer mit Geld glaube ich nicht, dass man sie dazu bewegen könnte, da so ein Risiko einzugehen. Deswegen würde ich jetzt tippen, dass die sagen, komm, scheiß drauf, Hendricks, Thompson, vielleicht packen sie noch was auf die Maincard, irgendwie so ein Fanliebling oder so, weiß ich nicht, könnte noch sein. Wann ist denn eigentlich das London-Event? 20. Februar oder so, warte. Ist das im Februar? Ja, im Februar, warte, das ist am 27. Februar. Ja, also, aber das ist auch zu weit weg, um da jetzt noch Silver gegen Bisping abzuziehen oder so. Nee, glaube ich nicht. Das lassen die jetzt so. Ja, echt, also ich habe gerade mal mir die Card aufgerufen und also so richtig hypen tue mich die Namen jetzt dann nicht mehr, ne? Ja, da also können wir mal nächste Woche dann noch detailliert drauf gehen, genau. Weil klar, es sind ein paar interessante Kämpfer mit dabei, aber nichts, was jetzt den durchschnittlichen Pay-Per-View-Käufer zum Pay-Per-View-Kauf animieren würde, was vielleicht für die UFC auch gar nicht so schlimm ist. Die hatten jetzt in den letzten Monaten wirklich so erfolgreiche Pay-Per-Views. Vielleicht sagen sie dann, okay, komm, dann haken wir diesen als Demetrius Johnson Pay-Per-View ab. Wäre vielleicht auch noch eine Option, dass das Mighty Mouse da irgendwie einspringt gegen irgendeinen Vogel, weiß ich nicht, gegen wie heißt er denn hier, der kleine Mann aus Mexiko? Wie heißt er denn, der siebte Dajani? Henry Cejudo, genau, hast recht. Vielleicht noch, ich doch. Vielleicht noch, aber das ist alles, das würde ich alles nicht machen, wenn ich Champion wäre, da 7 Tage vor so einer Card noch so einen Kampf anzunehmen, das macht alles keinen Sinn. Du hast gesehen, wie schnell das nach hinten losgehen kann im TJ Dillashaw gegen Soto Kampf. Nicht, dass der jetzt da TJ Dillashaw kurz vorm Knockout hatte, aber es war jetzt halt eine Performance, die nicht so gut war von TJ Dillashaw, den Umständen entsprechend, muss man natürlich dazu sagen. Ja. Aber das birgt natürlich schon trotzdem das Risiko, dass du dann so einen Kampf durch einen dummen Fehler verlierst, durch eine Verletzung oder sonst irgendwas. Also nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt hier irgendein Champion sagt, mach ich, scheiß drauf. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie würdest du denn als UFC das Zeichen jetzt von Fabricio Werdum sehen? Oder können wir da davon ausgehen, dass das wirklich nur eine Schreckverletzung ist? Oder, Nee, die, du weißt ja, dass die UFC sowas nicht mag. Das kotzt die ja sowieso an. Da bist du ja gleich ein Arschloch, wenn du da so einen Kampf dann auf einmal noch oder so eine Maincard oder so den Main-Event platzen lässt. Und mit Sicherheit hat am Anfang Velasquez so ein bisschen Heat gezogen bei der UFC. Mensch, jetzt verletzt er sich schon wieder. Und dann safen die sozusagen die Card mit Miocic und dann sagt Werdum, nee, mach ich nicht mit. So, ja. Das ist natürlich schon für die UFC, weißt, wie Dana White ist, schon so ein Ding, wo die abkotzen werden. Definitiv. Ja. So. Aber Werdum kann das ja auch ziemlich egal sein. Ne? Der hat doch vor kurzem erst den Vertrag verlängert. Ne? Das wäre mir als Kämpfer immer scheißegal. Weil ich arbeite mein ganzes Leben für diesen Erfolg und dann setze ich den doch nicht aufs Spiel mit einem, also der muss sich auf einen komplett anderen Gegner einstellen, ist selber angeschlagen, ja, also im Endeffekt, er kann ja überhaupt nichts gewinnen. Wenn er gegen Miocic gewinnen würde, würden alle sagen, ja, ist ja klar, der Miocic hat ja nur 8 Tage Zeit gehabt und weiß ja, wie das dann ist. Und deswegen verstehe ich Werdum, der sagt, nee, da gehe ich kein Risiko ein. Was ist, wenn ich mir hier einen Nerv einklemme und nach, weiß ich nicht, 3 Minuten den Kampf abbrechen muss, dann verliere ich meinen Titel, stehe da als Idiot und hätte einfach nur sagen müssen, nee, ich kann nicht, so wie Kane. Und deswegen, ich finde das völlig legitim und das sollte es auch viel häufiger geben, wenn ich danach immer die Ausreden höre, hier, ich habe ja mit nur einem halben Fuß gekämpft und so, dann denke ich mir, ja, dann sag den Kampf ab. Ich verstehe, klar, viele brauchen auch die Kohle, gar keine Frage, aber ich glaube, bei Werdum wird es schon irgendwie gehen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der pleite ist deshalb. Nee. Und die UFC, die kotzen halt ab. Ja. Ja, ich meine, würd ich ja auch. Wobei, also ich kann deine Sichtweise da voll und ganz verstehen, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du als Kämpfer dann, gerade wenn du sagst, okay, was mache ich nach meiner Karriere, dann möchte ich mich irgendwie gut mit der UFC stellen, dann ziehe ich sowas halt auch durch, ne? Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, klar, du gewinnst natürlich da in der Gunst der UFC, wenn du sagst, komm, scheiß drauf, ich ziehe das durch, klar. Logisch, du rettest denen damit die Card. Aber kann das so viel wert sein, dass du dafür so einen schwer verdienten Titel aufs Spiel setzt. Ja, das ist halt die Frage, die man sich stellen muss und natürlich auch allein was die Kohle von Reebok und so angeht. Ja, also es ist halt ein Riesenunterschied, ob du als Champion auf der Card stehst oder als Herausforderer oder vielleicht sogar nur als Co-Main-Eventer oder so. Von daher würde ich ich würde da niemals das Risiko eingehen, wenn ich Fabricio Werdum wäre. Vor allem nicht, wenn Velasquez wegen einer ähnlichen Verletzung den Kampf absagte. Also, nee, würde ich genauso machen. Kann ich verstehen. Ja, ich wahrscheinlich auch. Aber nur, weil ich mir ungern die Schnauze einhauen lasse. Ja, bist ja beleidigt, bist du doch. Nur, weil es jetzt den Main-Event nicht gibt, bist du beleidigt. Ich hasse auch die UFC und hier Fabricio Werdum und generell Cain Velasquez ist eh eine Lusche, der soll mal vorbeikommen. Ich zieh den lang. Na, jetzt wahrscheinlich schon, ja. Jetzt kannst du ihn einfach aufziehen oder ganz einfach im Kreis um ihn rumlaufen, weil er dann wahrscheinlich irgendwann so Schmerzen haben wird, dass er gar nicht sich mehr mitdreht mit dir. Vielleicht muss ich ihn auch einfach mal ein bisschen in den Arm nehmen, vielleicht fehlt ihm das. Das könnte ich mir vorstellen. Der wird selten in den Arm genommen. Da kannst du aber einen drauf lassen. Wahrscheinlich, weil er dich direkt umwirft. Wer übrigens, und das ist eine Überleitung, die habe ich bei RTL gelernt, wer übrigens auch nicht mehr in den Arm genommen wird, das ist Conor McGregor und zwar von Dana White. Denn da sind wir beim nächsten Thema. Gefühlt ist das schon fast Schnee von gestern. Aber letzte Woche ihr werdet es mitbekommen haben, die Pressekonferenz zu UFC 197 statt. Eigentlich könnte man sagen, das war die erwartete Conor McGregor Show, aber er schafft es dann doch immer wieder, dass man hier in dieser Sendung vorzüglich drüber sprechen kann, was da alles so passiert ist. Und ich fange mal ganz, ganz vorne an und mal gucken, wie weit wir uns dann reintasten, sage ich jetzt mal so. Das erste Ding, was er sich ja da geleistet hat, war ja, dass er erstmal über eine Stunde zu spät kam und den aber so richtig einen Zappen hatte. Und überhaupt wirkte das frühere gute Verhältnis gar nicht mehr so gut, möchte ich mal sagen. Wie hast du das gesehen, als Conor McGregor da verspätet reinmarschierte und seine El Chapo-Show abgezogen hat? Ich habe selber auch zu spät eingeschaltet, von daher habe ich das gar nicht so genau mitbekommen. Gibt's doch nicht! Ja, um ehrlich zu sein, ich war müde und krank und dann war das alles so. Und eigentlich will ich, ich weiß ja eh, was passieren wird. Götter und, erkennen Götter, sage ich dann nur. Ja, da sind natürlich ein paar geile Sprüche dabei, aber das war zu dem Zeitpunkt, als ich es mir dann angeguckt habe, war es eher so, oh nee, ist dasselbe, also same, more of the same. Ja. Das Einzige, was ich wirklich geil fand, war die Art und Weise, wie er da den Stare-Down durchgezogen hat. Das war schon cool, so nach dem Motto, hier, jetzt gib mir den Titel rüber. Das fand ich noch sehr amüsant. Und der Moment mal, meinst du nicht, dass das so eine Geste war, ich reich dir die Hand, so nachdem er ihn ja davor eine Dreiviertelstunde lang runtergemacht hat, ihm ständig ins Wort gefallen ist und sich als Gott dargestellt hat, zeigt er jetzt so, hier, ich reiche dir die Hand, ich eröffne dir die Möglichkeit, mir deine Hand zu reichen. Und auf Bildern sieht das dann vielleicht so aus, wie er kommt seinem Gegner entgegen, aber dieser Brasilianer ist einfach so ein harter Knochen und ignoriert das. Also das habe ich eigentlich gedacht, dass er das damit bezwecken wollte. Ja, finde ich auch sehr spannende Interpretation. Also für mich sah es halt echt so aus, so nach dem Motto, ey, gib mir den Titel rüber. So wirkt es auf mich. Kann auch aber sein, ja. Ich meine, wie gesagt, es ist mir auch letztendlich egal, was er so, ich fand, was ich mitbekommen habe, war, dass er darauf angespielt hat, dass er zu spät gekommen ist. Er hat ja irgendwie so etwas gesagt, wie die Rolex tickt zu langsam oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau. Er hat gesagt, er trägt zwar eine Uhr, aber die zeigt nicht die Zeit an, sondern die trägt sie halt nur, um zu zeigen, dass er Kohle hat. Ja, so. Und dann denke ich mir, halt da die Schnauze, ey. Das haben wir jetzt alles mitbekommen. Ja, das zu den Sprüchen, das ist ja alles soweit gut, aber was mich halt wirklich irritiert hat, war, es gab ja im Vorfeld schon immer die Gerüchte, dass das Verhältnis zwischen der UFC und Conor McGregor nicht mehr ganz so gut ist. Das liegt zum einen daran, dass Conor McGregor fast schon zu groß geworden ist oder zu groß wird und ich sag's mal auf Englisch, die Shots callen kann und also was ich damit sagen will, er bestimmt, wo es lang geht, weil er mittlerweile so wichtig für die UFC geworden ist, dass er Bedingungen stellen kann, die UFC eigentlich in Anführungsstrichen nicht ablehnen kann. Und ich habe mir das so angeguckt, habe Dana White gesehen und habe mich daran erinnert, wie Dana White mit Conor McGregor mal durch Las Vegas früher gebrettert ist. Die beiden haben zusammen sich in Dana Whites Büro getroffen. Dana White hat eine riesen Show in Dublin für ihn veranstaltet mit dem Freigetränken da in diesem Pub und so. Also das war mal ein anderes Verhältnis. Und ich glaube schon, dass der UFC es nicht ganz so recht ist, dass Conor McGregor ein so großer Star geworden ist, dass die UFC fast schon in den Hintergrund rückt bei diesem Event. Es ist eigentlich das Conor McGregor Event. Beispiel dafür war auch UFC 194, die Pressekonferenz. Er veranstaltet halt seine eigene Pressekonferenz und er setzt sich da nicht hin wie alle anderen Kämpfer, sondern er geht halt an dieses Podium und lässt sich befragen, wie sonst der Promoter. Und er spricht auch immer nur von wir als Promotion und das wir wirkt aber nicht so, als ob er sich da mit der UFC praktisch verbrüdert, sondern sie als Partner sieht, aber auf Augenhöhe. Ja, ich fand ja sehr vielsagend, als Conor McGregor darauf angesprochen worden ist, warum er auf dem Poster, auf dem Fight-Poster, den Titel nicht trägt oder seinen Titel nicht trägt. Und er hat da ja dann relativ hart über die PR-Abteilung der UFC abgelästert. Und dann ist Dana White ja auch gefragt worden. Und er hat das dann so relativ abgebügelt, indem er gesagt hat, es geht hier um den Titel von Dos Anjos. Und deswegen wird auch nur dieser Titel da präsent gezeigt. Ja. Und die Art und Weise, wie er das gesagt hat, das wirkte schon so, ey, Conor, halt mal den Ball flach, du machst uns hier Ärger und das brauchen wir gerade nicht. Genauso habe ich das auch gesehen, weil eigentlich ist das, was die UFC immer wollte in Superfight. Zwei Champions treffen aufeinander. Wir haben immer davon gesprochen, Anderson Silva gegen GSP, weiß ich nicht, was war sonst noch, John Jones gegen Cain Velasquez, sei es drum. Jetzt hat man endlich diesen Superfight und vermarktet den aber nicht als Superfight. Das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig, weil eigentlich möchtest du doch genau das herausstellen, dass der Featherweight Champion hochkommt in die nächsthöhere Division und versucht da den Lightweight-Titel sich auch noch einzuverleiben. Und das habe ich auch merkwürdig gefunden. Also das ist kein Zufall, definitiv nicht. Und ich glaube, dass das vielleicht so eine Art Zeichen auch sein sollte an Conor McGregor. Man muss dazu sagen, seitdem die Pressekonferenz stattfand, hat man Conor McGregor bei Promos und so dann auch mit seinem Gürtel gezeigt. Also es kann auch sein, dass Conor dann auch mal richtig Dampf gemacht hat und die gesagt haben, okay, verstehe ich, wir zeigen dich jetzt mit Gürtel, weil das ist ja, es ist ja nicht so, dass er den Titel ablegt, weil er in die nächsthöhere Gewichtsklasse geht. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man den Gürtel nicht mit präsentiert. Man hat diesen Plastikgürtel als Interimstitel ja sogar mit präsentiert. Das war ja damals auch auf jedem Plakat, also Aldo und er mit einem Gürtel und Conor McGregor. Und jetzt, genau, wo beide legit Champions sind, da zeigt man Conor McGregor nicht mit Gürtel. Das macht für mich eigentlich keinen Sinn. Und da würde ich mal sagen, ist Dana White ein zu guter Promoter, dass ihm das versehentlich passiert. Ja, vor allem hat die UFC nicht in früheren Champion gegen Champion Kämpfen das auch immer gemacht, also auch in den alten Geschichten hier, Josh St. Pierre gegen, wer war's? Keine Ahnung. BJ Penn. Ja, genau. Ja. Sie, ne? Das ist doch der Tweet, den Ariel Helwani nochmal so rausgestellt hat, von wegen, früher gab's das nicht, dass der, also wenn beide Champion waren, haben sie beide ihren Gürtel getragen. Ich würde Ariel Helwani auf Twitter nie followen, Peter. Also deswegen nicht? Ich schon. Nee, auf keinen Fall. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der letzte Woche da saß und sich da einen runtergeholt hat bei jedem geilen Spruch von Conor McGregor. Ich würde auch Fotos mit Ariel Helwani machen. Kann den Typen nicht leiden. aber sei es drum, also das war für mich schon ein indirektes Zeichen an Conor McGregor, dass er nicht größer als die Promotion ist und vielleicht auch so, komm mal ein bisschen von deinem hohen Ross runter, weil ich glaube auch, dass das zu spät kommen, das war kein Zufall. Das glaube ich einfach nicht. Der Typ Conor McGregor ist so geil vorbereitet, dass er jede scheiß Statistik weiß bei den Pressekonferenzen. Mhm. Der weiß alle Daten, die es gibt. Also das merkst du, wenn er darüber redet, hier, ich habe die größere Reichweite, der weiß genau, was weiß ich nicht, Jose Aldo für Pay-Per-View-Zahlen hat, der weiß genau, was Dos Anjos für Zahlen eingefahren hat, das weiß der alles im Kopf und deswegen glaube ich, dass jemand, der so akribisch sich auf Sachen vorbereitet, auch sowas wie so eine Pressekonferenz inszeniert und auch plant, zu spät zu kommen und seinen eigenen Auftritt damit noch, weißt du, nach vorne stellt, wie er dann da reinkommt, das Fußvolk sitzt schon da und man wartet natürlich auf ihn, ist ja gar keine Frage und dann kommt er da rein und wird nochmal mehr oder weniger bejubelt, ganz separat und so. Das ist aus meiner Sicht Kalkül, genauso wie sein Verhalten. Also was man da gut sehen konnte ist, oder was man, muss man vielleicht weiter vorne anfangen. Du merkst ja immer, wenn du einen Conor McGregor-Kampf siehst, dass er im Vorfeld viel Scheiße labert und seine Gegner versucht zu verunsichern und danach ist das Thema eigentlich gegessen. Also ja. Der spricht heute nicht mehr über Diego Brandão, der spricht heute nicht mehr über Dustin Poirier oder über Jose Aldo, spricht da auch nicht mehr negativ, im Gegenteil, er lobt ihn fast. Ich glaube, dass das wirklich immer reine psychische Kriegsführung ist bei ihm. Er versucht, ja, 100%. Genau, dich im Vorfeld so runterzumachen, dass du zu emotional in den Kampf gehst. Und ich glaube, dass er das bei Dos Anjos auch gemacht hat und noch nicht so richtig herausgefunden hat, wie er es am besten schafft. Am Ende hat er es aber herausgefunden, weil er hat zuerst mit seinen üblichen Labereien versucht. Dann hast du gemerkt, dass Dos Anjos sich so richtig vorgenommen hat, darauf überhaupt nicht einzugehen. So. Ja, genau. So, dann hat McGregor gedacht, okay, wir machen jetzt Folgendes. Jedes Mal, wenn du die Fresse aufmachst, mache ich auch die Fresse auf. Weil er weiß, das provoziert jeden. Da kannst du sonst wie entspannt sein, aber das kotzt jeden an. Wenn du kriegst eine Frage gestellt auf der Pressekonferenz, alle 25 Minuten mal, ja. Und jedes Mal, wenn du gerade anfangen willst, was zu sagen, labert dir Conor McGregor ins Essen. So, das kotzt ihn an. Und er ist aber immer noch nicht explodiert. Ein normaler Mensch würde aufstehen und würde sagen, was fick dich. So, aber er hat das durchgezogen. Und dann macht er was, das war für mich auch total berechnend, dass er plötzlich die Kinder von Dos Anjos mit ins Spiel bringt. Mhm. Ja, und auf die Ehre immer wieder anspielt. Er sei ja Brasilianer und würde hier sein Land verraten und wäre in seinem Land nicht viel wert und so. Das ist alles berechnend, um diesen Typen aus der Reserve zu locken. Was ja. Conor McGregor möchte, ist, dass bei UFC 197 Rafael Dos Anjos mit Schaum vorm Mund in den Oktagon steigt und genau dieselben Fehler macht wie viele Gegner zuvor und da reingeht in den Kampf voller Wut, sich zwar vornimmt, so nicht zu kämpfen, aber weil er halt so geladen ist und einfach zu emotional ist, tappt er in dieselbe Falle. Conor McGregor nutzt das für sich aus, besiegt ihn, danach ist das Thema wieder beendet. Also im Idealfall. Ja, also ich sehe das auch so. Du hast doch richtig gemerkt, dass er angefangen hat, rumzustochern. Ne? So, wo kann ich ihn piesacken? Wo treffe ich ihn? Und als er dann gemerkt hat, okay, das ist es, dann war klar, dass er die Wunde weiter aufreißt. Ne, für mich hat Rafael dos Anjos diese erste Runde schon verloren. Und bei Conor McGregor beginnt der Kampf nicht bei UFC 197 im Main Event. Der beginnt im Endeffekt mit der Ankündigung, dass es diesen Kampf überhaupt erst gibt. Das ich würde mich sogar nicht wundern, wenn es sogar davor schon anfängt, ne? Wenn er weiß, dass darüber diskutiert wird oder wenn das innerhalb der UFC diskutiert wird. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er da schon agiert. Ja, du musst dir das ja so vorstellen, der Typ ist halt rhetorisch gewandt, hat sich da das ein oder andere abgeguckt bei verschiedenen Wrestling-Promotions, hat festgestellt, was gut funktioniert. Und das eine ist ja, wenn einer versucht, Scheiße zu reden, der aber eben nicht so rhetorisch gewandt ist, dann kommt das ja oft lächerlich rüber. Aber er kann immer in den richtigen Momenten das Richtige sagen und verpackt das richtig. Sprich, wenn du dann noch nicht mal perfekt Englisch sprechen kannst, so wie dos Anjos, ziehst du immer den Kürzeren. Für Wochen zieht er jetzt immer den Kürzeren, bis zu UFC 197 in Verbalduellen. Das setzt dir auch zu. Da kann mir jeder sagen, was er will. Das tropft nicht einfach an jemanden ab, wenn er jedes Mal eine auf die Mütze kriegt, wenn es irgendwelche Wortduelle oder Pressekonferenzen gibt. Und jedes Mal stellt er dich auch so ein bisschen als Idioten dar. Weißt du, indem er da der tritt da auf mit diesem Chapo-Gimmick. Das ist halt eigentlich total lächerlich, aber im selben Moment macht er sich damit auch über dich lustig. Weißt du, so, er zieht diese Show ab und nimmt dich überhaupt nicht ernst. Ich meine, sowas würde zum Beispiel Cain Velasquez im Vorfeld zum Verdum-Kampf niemals machen, weil ihm das viel zu ernst ist, viel zu wichtig. Da macht er keinen Spaß. Oder, weißt du, zieht nicht so eine Show ab. Ja. Und wobei ich würde nicht sagen, dass das Conor McGregor nicht ernst oder wichtig ist. Ich glaube nur, dass das halt Teil der Strategie ist. Genau, ihm ist das wichtig. Ja, genau. Aber er denkt halt eine Ebene weiter als die anderen. Also er durchschaut das Spiel mehr oder weniger. Weißt du, er versteht, dass der Kampf nicht erst im Oktagon beginnt, sondern schon davor. Oder zumindest kann er davor schon sich Vorteile verschaffen. So. Ob das dann auch am Fight-Abend so aussieht, ist eine andere Frage. Aber es kann nicht schaden, dass dein Gegner sehr emotional in diese ganze Sache reingeht und übermotiviert und mit Wut im Bauch. Ich glaube, das ist immer schlecht, und das sagen ja auch die meisten Kämpfer, wenn du einfach mit Wut im Bauch und emotionalen Kämpfe gehst. Das ist nie gut und geht meistens auch nicht gut für dich aus. Also von daher, das ist, wenn das wirklich alles so kalkuliert ist, wie wir beide das denken, ist das brillant. Das ist einfach nur brillant. Jetzt könnte der nächste spannende Kampf für ihn, könnte natürlich, also je nachdem, wie der das andere Kampf jetzt dann ausgeht, könnte ja wirklich dann gegen einen Trash-Talker sein. Ne? Das würde ich mich ja, oder das wäre eine Sache, die ich extrem gerne sehen würde, wie das gegen einen echten Trash-Talker im Vorfeld abläuft. Jetzt, also zum Beispiel so ein Nate Diaz, wobei wahrscheinlich Nate Diaz dann im Octagon gegen Conor McGregor nicht unbedingt so großartig aussehen wird. Ich glaube nicht, dass Conor McGregor irgendjemanden zu befürchten hätte, also der verbal auf einer Ebene wäre mit ihm. Wir befürchten nicht, aber ich glaube, dass das Vorgeplänkel könnte dadurch noch spannender werden. Das könnte aber auch ausarten. Also ich habe mich wirklich, also ich bin wirklich so ein bisschen zusammengeschreckt, als McGregor plötzlich mit den Kindern anfing. Da habe ich so gedacht, oh, das ist immer so eine Schwelle da, musst du aufpassen. Und ich sag mal so, es gibt Leute, die du mit den richtigen Sprüchen dann wirklich da zum Ausflippen bringst. Und dann kann das natürlich auch wieder nach hinten losgehen, dass dann vielleicht der Kampf nicht zustande kommt und so. Aber dafür ist McGregor auch schon wieder zu schlau. Ich glaube nicht, dass McGregor da einen richtigen Battle auf der Bühne anfangen würde. Weißt du, also ja, das glaube ich jetzt wieder nicht, auch wenn es manchmal so aussieht, zum Beispiel wie mit Jose Aldo damals in Dublin und so. Mhm. Aber auch das ist für mich, wenn ich das so retroperspektiv betrachte, immer kalkuliert, überlegt, und wenn man genau drauf achtet, geht der immer nur einen gewissen Weg. Also er geht nie, überschreitet nie eine gewisse Grenze. Ja, also er ist nicht der Aggressor gewesen. Er ist nicht auf Aldo losgegangen. Er hat zwar signalisiert, ich bin hier bereit, mit dir auch im Vorfeld mich schon zu prügeln, aber er hat schon immer darauf spekuliert, dass es dazu nicht kommen wird. Naja, wobei, als er ihm da den Titel weggegriffen hat, das war ja schon eine aggressive Handlung, ne? Aber ja, aber er weiß halt auch, dass er ihn damit so überrascht hat, dass er jetzt nicht gleich einen in die Fresse kriegt. Das steht ja immer noch Dana White dazwischen. Das wird er auch nie wieder tun, ne? Das hat jetzt einmal funktioniert. Also ich glaube nicht, dass wir das nochmal sehen werden in dieser Form. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch, dass der überlegt sich diese Sachen im Vorfeld, der sucht sich, glaube ich, auch sehr gezielt die Gegner aus. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass er jetzt nicht gegen Frankie Edgar kämpft. Ich glaube nicht, dass er Angst hat vor Frankie Edgar, aber er ist sich halt im Klaren, dass ein Kampf gegen Rafael dos Anjos, wenn er da vielleicht die Möglichkeit sieht, ihn zu besiegen, und ich bin ja auch der Meinung, dass er bessere Chancen hat, dos Anjos zu besiegen als Edgar, dass der darauf folgende Kampf dann gegen Edgar viel, viel mehr einbringen würde, als wenn er den jetzt schon bestreiten würde. Edgar gegen Conor bei UFC 200 und Conor hat beide Titel, das wäre gigantisch nochmal zusätzlich und noch auf der Card, auf der größten Card der letzten Jahre und der nächsten Jahre. Also das ist, der Typ ist in irgendeiner Weise brillant. Man weiß nur nicht, ob das Zufall ist oder ob er wirklich halt ein Genie ist. Aber wahrscheinlich ist er ein Genie. Ja. Ja, wobei, also ich muss ja sagen, so was ich vorhin anfangen wollte, mir sind mittlerweile fast ein bisschen viel. Ich freue mich auf diesen Kampf absolut, aber dieses Gepose und die Show vorher, ich meine, wie gesagt, jetzt war ich auch müde und krank, vielleicht habe ich es einfach nur nicht gebraucht. Aber das war mir irgendwie ein bisschen zu viel einfach. Ja, ich glaube, dass es jetzt auch wieder so ein bisschen abebben wird. Das ist so meistens seine Taktik, dass der immer extrem steil einsteigt in die ganzen Sachen. Und dann es langsam abflachen lässt, und erinnere dich an die letzte Pressekonferenz vor UFC 194, da hast du gedacht, das ist irgendwie ein geklonter Conor McGregor, da war der total ruhig und hat sich überhaupt nicht mehr auf irgendwelche Mindgames eingelassen. Das kann natürlich auch das kann wieder ein taktischer Schachzug sein, dass er am Anfang Vollgas gibt und dann das langsam hin zum Kampfabend ausklingen lässt. Also ich... Ja. Wie du es schon richtig gesagt hast, ich bin halt auch wahnsinnig gespannt drauf. Also es hat auf jeden Fall wieder mal funktioniert, seine Taktik. Ja. Vielleicht noch ein Wort zu Holly Holm und Misha Tate. Da scheint es ja mehr ein sehr respektvolles Duell zu werden. Beide kennen sich, beide vertragen sich relativ gut. Wie ich jetzt gelesen habe, verstehen sich auch die beiden Ehemänner sehr gut. Weiß nicht, was das zu bedeuten hat, weil also Brian Caraway hat, glaube ich, also das ist, glaube ich, wirklich der einzige Mensch, der bei Facebook keine Freunde hat. Und jetzt hat er wohl einen gefunden, und zwar Holly Holmes Ehemann. Weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber ja, müssen wir mal abwarten. Aber so, ja, der Kampf, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, als das bekannt gegeben wurde, aber das wird jetzt kein hitziges Duell à la Misha gegen Ronda oder so. Nee, aber auch wieder sehr spannend, dass beide natürlich bezüglich Ronda befragt worden sind. Ne? Also Ronda Rousey ist noch nicht raus aus diesem Spiel. Nee, die steht über allem. Und ich glaube, das ärgert einen auch, ja, dass immer wieder dieses Thema aufkommt, sobald, es ist eigentlich fast egal, welche Kämpferin in welcher Division befragt wird, es ist immer Ronda Rousey als Thema da, immer. Ja. Und wenn ich jetzt eine Kämpferin wäre, würde ich erstmal an mir rumspielen, ist klar, aber dann würde es mich natürlich auch tierisch nerven, wenn ich ständig auf jemand anderes angesprochen werde. Und ich glaube, dass Misha Tate, die seit ihrer Strikeforce-Titelregentschaft wirklich nur auf dieses Thema reduziert wird. Ronda Rousey hier, Ronda Rousey da. Ich glaube, dass für die das wirklich der allergrößte Triumph wäre, jetzt Holly Holm zu besiegen. Und dann würde sie sich vielleicht denken, okay, das war's alles wert. Endlich habe ich diesen Gürtel und jetzt muss Ronda gegen mich antreten. Ja. Und das könnte ich mir schon vorstellen, ja. Gut. Aber die haben auch beide relativ abgewiegelt, ne? Haben beide gesagt, interessiert uns nicht, wir fokussieren uns auf andere Dinge, ne? Irgendwie so etwas. Das ist auch das Vernünftigste, was du in dem Fall machen kannst. Genau. Weil, wenn sie sich da darauf einlassen würden, jetzt auch noch, erstens mal würden die Fragen nie aufhören. Und zweitens mal, wenn wir mal ehrlich sind, es wurde alles schon 100-mal gesagt. Das meiste konnten wir sogar sehen bei Ultimate Fighter. Ich glaube, mittlerweile hat sich jeder irgendwie auf eine Seite geschlagen. Die einen glauben Misha Tate, die anderen glauben eher Ronda Rousey. Holly Holm scheint sowieso so eine Art Gottesfigur zu sein. Natürlich nicht, weil es gibt nur einen Gott, das ist Conor McGregor. Vielleicht ist so Kumpel mit Jesus, ne? Oder was? Ja, Götter erkennen sie, hat er gesagt. Also genau, ja, genau, mit Jesus war auch noch irgendwas. Also der Typ, der holt ja alles raus. er darf halt dann vielleicht nicht in einem muslimischen Land kämpfen. Weiß ich nicht, ob das da so angesehen ist, wenn er da mit Jesus hausieren geht. Zu Recht, wie wir wissen. Jesus war ja auch, also, ich denke mir sowieso immer, wenn du solche Sprüche machst, ob das sehr religiöse Menschen verletzt irgendwie. Weißt du, also, ich bin nicht religiös, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn du dich selber, ich meine, jeder weiß, wie er es meint, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass manche religiösen Menschen sich davon irgendwie, ja, angegriffen fühlen, ja, wenn sich einer selber auf so eine Gottesebene stellt und so. Ja, also würde mich nicht wundern, wenn erzkonservative Amerikaner das beim nächsten UFC-Event mit Schildern rumlaufen, mit Protestplakaten und so. Würde mich nicht wundern, ja. Das wäre also nur so 3-4 oder so, aber würde mich überhaupt nicht wundern, wenn du diese Bilder auf Twitter siehst. Ja, und einer, der ganz vorne wegmarschiert, ist Joel Romero. Läuft, der ist der Anführer dieser ganzen Organisation. No Gay Jesus. Ja. So. Ja. Steroide-Religion, ne? Oder was war das? Da ist er auf jeden Fall dabei. Da denke ich mal, wenn du so viel Steroide wie der genommen hast, da siehst du Jesus automatisch. Also, da würde ich auch an Gott glauben, wenn ich so viel Zeug drin hätte. Vielleicht auch. Wenn wir schon bei Ronda Rousey waren, können wir jetzt auch kurz nochmal über Edmund Tjeverdjian sprechen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Edmund Tjeverdjian hat seine Coaching-Lizenz bei der California State Athletic Commission verloren. Das heißt jetzt erstmal nicht, dass er niemanden coachen darf auf der ganzen Welt. Das heißt nur, dass er vorläufig in Kalifornien niemanden coachen darf, also nicht als Coach in der Ecke stehen darf. Das Ganze wird nochmal separat verhandelt am 2.2., also in ein paar Tagen nächste Woche in Los Angeles. Es ging, oder der Grund, warum er diese Lizenz verloren hat, ist folgende. Er musste bei der Lizenz, bei dem Antrag für eine Lizenz als Coach so einen Fragebogen ausfüllen. Und dann gibt's halt auch so einen Haken, ob du schon mal vorbestraft warst oder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen bist oder so. Und er hat halt Nein angekreuzt und hat das Ganze unterschrieben und so abgegeben und hat sich damit strafbar gemacht, weil er 2010 wegen einem Kapitalverbrechen mal verhaftet wurde. Da hat er sich irgendwie eine falsche Identität zugezogen. Nicht zugezogen, das ist ja keine Erkrankung, sondern er hat sich die einfach geschnappt und hat dann, ich blick's jetzt auch nicht so richtig, muss man ganz ehrlich sagen, aber was ich daraus deute, ist, dass der im Internet sich Scheiße bestellt hat unter falschem Namen und so. Ja, sowas. Und dann wurde er da auch verhaftet und kam einen Tag in den Knast, 3 Jahre Bewährung, $610 Strafe und musste 30 Tage gemeinnützige Arbeit leisten. Also er ist praktisch darauf vorbestraft und das hätte er eigentlich angeben müssen. Und aufgrund dieser Falschangabe wurde ihm jetzt vorläufig die Lizenz entzogen. Und wie gesagt, alles wird am 2.2. verhandelt. Das Ding ist, diese Nachricht an sich, wenn du willst, kannst du was dazu sagen, aber eigentlich steht die für sich selber. Aber was ich von dir wissen will, ist, was sich da eigentlich so eine Top-Athletin wie Ronda Rousey dabei denkt. Ich meine, wir haben jetzt schon mehrfach thematisiert, dass das Gym von Tjeverdjian nicht unbedingt einen geilen Rekord hatten in den letzten Jahren. Und dann kommt auch noch dazu, dass dein Coach zum einen irgendwie das mit der Kohle nicht so richtig drauf hat und pleite geht. Und jetzt stellt sich noch heraus, dass er zu blöde ist, so eine Coaching-Lizenz zu beantragen und da falsche Sachen angibt. Da würde ich als Top-Athletin und als größter Star einer Promotion aber schon meine Rückschlüsse draus ziehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Also der Typ ist für mich auch, wird immer komischer, ne? Desto mehr du dich damit auseinandersetzt, desto mehr empfinde ich den Typen als, ich hätte jetzt fast Lachnummer gesagt, aber das ist er wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist er doch irgendwie renommierter Boxtrainer oder so, keine Ahnung. Ja, das kann man ihm nicht absprechen. Ne, aber irgendwie, es wirkt immer komischer, keine Ahnung. Ich hatte ja auch immer gesagt, Ronda Rousey holt sich ihren Titel zurück und da rücke ich mehr und mehr von ab, wenn ich mir so ihren Twitter-Account so angucke, was sie so anfängt zu posten, ne, irgendwelche religiösen nicht, aber irgendwelche Motivationsspruchbänder. Ja. Und das ist so für mich so das erste Zeichen dafür, dass sie nicht mehr so richtig an sich selber glaubt. Irgendwie wirkt es wirkt alles ein bisschen shady. Zu deiner Frage, dazu ist ja so ein bisschen, müsste man mal herausstellen, wie die beiden sich kennengelernt haben. Und anscheinend war es ja so, dass Ronda nach ihrer Judo-Karriere hat sie ja irgendwie jemanden gesucht, bei dem sie trainieren kann. Und das war halt so ein bekannter Name für sie. Und irgendwie hat sie vielleicht den Zeitpunkt des Absprungs oder den richtigen Zeitpunkt dafür verpasst. Also ich habe ja schon, als wir uns darüber unterhalten haben, habe ich gesagt, meiner Meinung nach müsste die zu einem bekannten, guten Coach, den kann die sich ja auch locker leisten, aber irgendwie scheint sie da ja jetzt so ein bisschen verhaftet zu sein, also ne, in Anführungszeichen. Anscheinend ist das jetzt ihr Team und sie will da nicht weg. Ich halte es persönlich nicht für richtig, aber ich kann es auch nicht erklären. Es wirkt einfach nur alles shady, es wirkt alles irgendwie komisch auf mich. Also das Ding ist, glaube ich, dass Ronda Rousey extrem Erfolg gehabt hat mit Edmund Tjeverdjian und aus Sicht von Ronda Rousey hat sie den Erfolg aufgrund von Edmund Tjeverdjian gehabt. Und man kann natürlich jetzt die Überlegung anstellen, dass sie den Erfolg gehabt hat, obwohl sie mit Edmund Tjeverdjian zusammengearbeitet hat. Also ja, das ist immer mehr auch meine Vermutung, dass Ronda Rousey auch ohne diesen Typen eine große Athletin geworden wäre. War sie ja sowieso schon durch die Olympischen Spiele und so, aber auch im MMA-Sport. Es ist halt, wenn sie von ihm überzeugt ist, macht es halt wenig Sinn, da reinzureden. Ja, klar. Das ist das Ding. Also klar, wenn man das so mitbekommt. Du darfst schon sagen, dass das, also meiner Meinung nach, darfst du ihr schon sagen, dass das Mist ist. Ich meine, das tun ja auch genügend Leute. Und wie immer stellt sich dann am Schluss heraus, Mama ist doch die Beste, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Nee, das ist schon richtig. Nur irgendwann glaube ich, dass du dann auch in so einen Trotz kommst. Wenn, für dich ist das der perfekte Trainer. Und du, wahrscheinlich denkt die sich auch, okay, es waren meine Fehler, die ich gemacht habe oder so, und versteht auch, was falsch gelaufen ist, es lag nicht an ihm und so. Es ist von außen, was wir halt von außen machen, wir nehmen die Nachrichten, die wir so sehen, ja, Tavarian wird die Lizenz entzogen, Tavarian muss Insolvenz anmelden, Tavarian gibt schlechte Tipps in der Rundenpause, die überhaupt nicht zum eigentlichen Kampfgeschehen passen, die picken wir uns raus. Und behaupten dann, das ist ein scheiß Coach für sie. Ja? Ja, haben wir wahrscheinlich sogar recht mit dieser Aussage. Was man da aber komplett vergisst, ist, dass der davor Ronda Rousey oder unter ihm Ronda Rousey zur besten MMA-Kämpferin, vielleicht sogar zum besten MMA-Kämpfer ihrer Generation geworden ist. Zumindest als Frau in dieser Sportart ist sie das definitiv gewesen. Ja. Ich mache jetzt da ein Fragezeichen dahinter, weil wenn sie jetzt zurückkommt und Holly Holm überraschend besiegt, dann ist das für mich wirklich ein Upset gewesen und ja, weiß ich nicht, war sie nicht hundertprozentig konzentriert oder sei es drum. Aber was ich hinaus will ist, der Typ hat enorm viel mit ihr erreicht und ich glaube, dass das schwer ist für eine Frau, für die, weißt du, die ist ja nur umgeben von irgendwelchen Leuten, die irgendwas von ihr wollen. Sie ist jetzt ein Star und keiner widerspricht so richtig, außer vielleicht die Familie. Und dann sind ganze Zeit irgendwelche Leute um sie herum, die was von ihr wollen. Da ist vielleicht so ein Edmund Tavarian für sie der Anker. Der hat sie durch die Scheiße geschliffen und zum großen Star gemacht letzten Endes. Also so sieht sie es halt. Und deswegen glaube ich, dass das manchmal ganz leicht gesagt ist, ja, dann geh halt zu Kings MMA oder nach Albuquerque. Ich meine, das macht jetzt keinen Sinn, weil Holly Holm da trainiert. Aber weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dass das schwierig ist, vor allem, wenn du so ein emotionaler Mensch bist wie Ronda Rousey. Und du siehst, dass Ronda Rousey, die musst du ja nur mit traurigen Augen angucken, da fängt die sofort an zu heulen. Die ist hoch emotional. Und ich glaube, dass die diesen Halt braucht auch und vielleicht Tavarian fast schon so eine Art Vaterersatz geworden ist für sie. Dass das nicht so leicht ist, da einfach zu sagen, nee, geh ich. Im Gegenteil, das schweißt die beiden vielleicht noch mehr zusammen, wenn die ganze Welt auf ihn eindrischt. Weißt du? Das ist. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen, absolut. Nichtsdestotrotz, also das ist ja klar, dass wir uns unsere Meinung nur über das bilden können, was wir so von außen zu sehen bekommen, ne? Weil wir stecken halt nicht in diesem Team oder in dieser Konstellation. Aber das, ne, was du vorhin gesagt hast, alles, was wir von außen sehen, macht so ein bisschen den Eindruck von, das passt alles nicht so richtig. Die letzten Monate. Ja. Halt das, was ich meine. Die Jahre davor sind ausgeblendet plötzlich. Aber schau mal, wenn du hingehst und genau das sagst, was du vorhin erwähnt hattest, sie ist so gut geworden oder so interessant, so groß geworden, trotz Edmund Tavarian. Dann steht das Ganze wieder in einer ganz anderen Konstellation. Ne? Stell dir mal vor, das ist richtig, diese Annahme. Und dann stell dir mal vor, die wäre bei einem Trainer gewesen, von dem wir wissen, dass er gut ist. Ne? Ja klar, das ist logisch, richtig. Aber ich versuch's, ich bin ja auf deiner oder auf der Seite vieler, dass ich auch der Meinung bin, sie muss da weg. Aber ich versuch's halt, mir irgendwie zu erklären, warum sie absolut nicht sich von dieser Idee irgendwie einnehmen lässt und voll auf diesen Coach setzt. Und das ist für mich dann die Erklärung, die ich gefunden habe. Oder dass der halt super Pussy-Skills hat und da unten für mächtig Wirbel sorgt, sage ich jetzt mal so. Kann natürlich auch sein. Und das ist eigentlich nur ein Swinger-Club, den er da betreibt. Naja, da weiß ich nicht, ob da so viel geswingt wird. Ich glaube, der ist da relativ fixiert auf eine Kämpferin, wenn du verstehst, was ich meine. Knickknack, ja, ist schon klar. Gut, CM Punk hat mal wieder von sich reden gemacht und letzte Woche habe ich es ja schon gesagt, CM Punk ist immer ein gern genommenes Thema für mich, denn es wurde jetzt bekannt, mehr oder weniger muss man sagen, also man fragt sich ja so ein bisschen, was hatten sich eigentlich die UFC und CM Punk dabei gedacht, als sie einen Vertrag geschlossen haben, und die zweite Frage ist dann wahrscheinlich, wie viele Kämpfe wird er eigentlich für die UFC bestreiten, und da kommt jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkel. Wie es aussieht, ist der Vertrag folgendermaßen aufgebaut. Wenn CM Punk seinen ersten Kampf gewinnt, ja, bei vielleicht UFC 199, wird er 8 weitere Kämpfe bestreiten für die UFC. Also das ist jetzt so ein bisschen durchgesickert, muss man natürlich auch wieder mit Vorsicht genießen, ist natürlich davon abhängig, wie verletzungsanfällig ist CM Punk etc. pp. Aber so wie es aussieht, ist es wohl so angedacht, wenn Punk den ersten Kampf gewinnt, dann tritt praktisch eine Klausel in Kraft, die dafür sorgt, dass Punk 8 weitere Kämpfe oder 7 weitere Kämpfe, das weiß ich jetzt auch nicht genau, ob dann der erste schon damit dazugerechnet wird, aber mindestens 8 Kämpfe soll er dann für die UFC bestreiten. Das wäre natürlich schon in seinem Alter beachtlich, muss man sagen. Er selber hat auch nochmal unterstrichen, dass er lieber bei UFC 200 kämpfen würde und nicht, wie von Dana White jetzt ins Gespräch gebracht, bei UFC 199. Er wurde natürlich auch auf Mickey Gall angesprochen. Und was natürlich auch immer wieder gemacht wird, wenn es um CM Punk geht, wurde er gefragt, ob er sich da ja auch vorstellen kann, sehr intensive Promos zu halten und so, was natürlich, das ist auch so ein Ding. Also wenn du da manchmal so Journalisten hörst und eigentlich davon ausgehst, dass die gut vorbereitet sind und stellen so eine Frage, das ist wie wenn du Brad Pitt fragst oder besser noch früher James Gandolfini, ja sagen Sie mal, wenn es bei Ihnen mal so privat nicht läuft, schlagen Sie dann auch mal jemanden beim Lidl in die Fresse, damit er Ihnen dann irgendwie einen Rabatt gewährt? Weißt du, also das ist halt seine Rolle gewesen bei der WWE. Also das macht halt eigentlich keinen Sinn, ihn darauf anzusprechen, ob er Wrestling-Promos hält im Vorfeld zu einem möglichen Mickey-Gall-Kampf. Es ist diskreditiert für mich schon wieder jeden Möchtegern-Journalisten, wenn er solche Fragen stellt. Aber sei es drum, er hat unterstrichen, es wird keine Promos in bekannter Wrestling-Manier geben gegen Mickey Gall. Er hat keinen Bock, eigentlich so ein Trash-Talker zu sein, aber wenn man ihm halt irgendwie blöde kommt, dann weiß er sich schon zu helfen, verbal. Dass der Typ gut am Mikrofon ist, das ist ja allseits bekannt. Ne? Aber er setzt halt nicht darauf. Er möchte kein Conor McGregor-Verschnitt sein, sage ich jetzt mal so. Ja. So. Ja, ich glaube, dafür ist auch nicht ewig viel Platz in der UFC. Ne? Also das ist für 1-2 Leute ist das interessant, und wenn das aber jeder machen würde, dann würde das auch schon wieder... Ja, wird das alles ein bisschen abschwächen. Und Punk ist auch sehr von sich überzeugt, hat gesagt, es wird für alle ein böses Erwachen geben, die gegen ihn kämpfen. Und alle, die glauben, dass er nach 10 Sekunden K.O. geschlagen wird, die wird er leider enttäuschen müssen. Denn Punk ist, wie gesagt, sehr von sich überzeugt, geht davon aus, dass er den meisten mit seiner ersten Leistung wirklich das Staunen aufs Gesicht zaubern wird. Also das klingt nach starkem Tobak und würde ich jetzt an seiner Stelle auch so nur formulieren, wenn ich da fundierte Äußerungen seitens eines professionellen MMA-Coaches bekommen hätte. Mhm. Weil sonst sieht das natürlich ganz schnell ganz, ganz, ganz lächerlich aus, wenn du dann wirklich irgendwie nach einer Minute K.O. gehst oder submitted wirst. Ja, ich möchte ihm da gerne glauben. Also ich, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, ich kann mir gut vorstellen, dass das alles mehr Schein als Sein ist, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass er da wirklich, ich meine, was hat er erzählt? Er trainiert irgendwie fast jeden Tag und das jetzt dann über Jahre hinweg. Vielleicht ist das genau der richtige Weg und vielleicht hilft's. Vielleicht wird es tatsächlich noch ein geiler Kämpfer in seinem Alter oder zumindest ein erfolgreicher, vielleicht das spektakulär mal in Klammern gesetzt. Aber ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen und irgendwie so ein bisschen hoffe ich auch darauf, dass er die ersten Kämpfe da gewinnen kann. Ja, also ich bleib da weiterhin skeptisch und Punkt, sage ich jetzt mal so. Ein Kampf wurde bekannt gegeben, den wir jetzt ganz kurz hier noch mit einpflegen. Da kann ich gleich noch was anderes sagen. Ich habe mir überlegt, da könnt ihr mir mal bitte Rückmeldung auf Twitter @mmaradio.de geben oder auf Facebook. Da findet ihr uns unter MMA Radio, ob euch das interessieren würde. Ich habe mir überlegt, ob ich in Zukunft nach dieser MMA Radio-Ausgaben immer so einen Blog schneiden soll, wo ich die neu angesetzten Kämpfe der letzten 7 Tage bekannt gebe. Sprich, wirklich alles, was an neuen Kämpfen angesetzt wird, egal ob Early Prelims, Prelims oder Main Card, einfach nochmal so durchrattern. Für die, die es interessiert, für die es nicht interessiert, die machen dann halt einfach aus. Also da wäre ich über eine Rückmeldung ganz froh. Wenn das jemanden interessiert, ruhig mal kurz anschreiben. Wenn es niemanden interessiert, mache ich mir die Arbeit nicht. Aber auf was ich jetzt eigentlich kommen wollte, ist, dass ein hochinteressanter Kampf angesetzt wurde, nämlich Jacare Souza gegen Vitor Belfort. Der ist natürlich wichtig für die Middleweight Division. Zum einen kann man vielleicht davon ausgehen, dass sollte Jacare gewinnen, er möglicherweise dann neuer, ja, also zumindest mal Contender für den Titel ist, vielleicht nicht gleich Nummer 1 Herausforderer, weil da wird auch noch der gute Michael Bisping und Anderson Silva im Wörtchen mitreden wollen. Ja, auf jeden Fall wurde dieser Kampf angesetzt für den 14.05. in Brasilien. Gleichzeitig verdichten sich damit mehr oder weniger die Gerüchte, dass Rockhold gegen Whiteman ein zweites Mal stattfinden wird. Tendenziell bei UFC 199, weil es gibt sonst eigentlich niemanden, gegen den Rockhold kämpfen könnte, außer Whiteman. Peter, kurz gefragt, wie bist du mit Jacare gegen Vitor einverstanden? Ja, ist okay. Mehr kann ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ich finde, du weißt ja meine Meinung zu Vitor Belfort. Ich hätte, glaube ich, besser gefunden den Jacare-Kampf gegen Luke Rockhold. Ah, nee, das kannst du nicht machen. Ja, ich weiß, dass man es nicht machen kann. Romero verloren. Ja, aber jetzt weiß man ja auch, wie Romero gekämpft hat, ne? Nee, das weiß man nicht. Er wurde ja bei einem Out-of-Competition-Test positiv getestet. Ja, okay, hast du auch wieder recht. Also, ich weiß schon, auf was du hinaus willst, ist schon richtig, aber er hat den Kampf, er hat halt jetzt eine Niederlage auf seinem Konto stehen und er hat schon mal gegen Rockhold bei Strikeforce verloren. Ah, okay. Also man muss, glaube ich, hier schon einen Kampf vorher gewinnen gegen so einen Typen wie Belfort, um jetzt hier nochmal nach einem Titelkampf schreien zu dürfen. Ja, aber würdest du denn den Rückkampf gegen Whiteman direkt sehen wollen? Dafür war der Kampf doch zu eindeutig eigentlich, nee, oder? Nee, also ich fand ihn sehr ausgeglichen bis zum Ende. Also das war für mich eigentlich ein sehr ausgeglichener Kampf zwischen Rockhold und Whiteman. Ja, aber die Art und Weise, wie der verloren hat, war ja dann... Ja, klar, das war dann eindeutig. Ich hätte kein Problem damit, wenn man Rockhold gegen jemand anderen gestellt hätte, aber nicht gegen Jacare, gegen Vitor Belfort. Aufgrund der Vergangenheit, ja, wäre es vielleicht interessant gewesen, aber eigentlich vom Contender-Status eines Vitor Belforts aktuell wäre es halt völlig unberechtigt gewesen. Ja. Und dann bleiben halt noch so Typen übrig wie Bisping und Anderson Silva. Und da bin ich auch noch nicht so überzeugt von, weil Anderson Silva halt in den letzten Jahren nichts mehr gerissen hat, seit der Whiteman-Niederlage verletzt war. Doping, schon klar. Aber auch hier Bisping hat schon gegen Rockhold verloren. Es ist halt wenig Material da. Mit dem Wegfall von Romero, der hätte sich noch als erster angeboten, glaube ich. Da bist du fast dazu verdammt, jetzt diesen Whiteman-Rockhold-Zweikampf zu machen. Und ich finde es deswegen scheiße, weil ich, glaube ich, Whiteman gerne noch so einen Aufbaukampf dazwischen geschoben hätte. Ich glaube, das hätte ihn irgendwie noch mal so ein bisschen durchschnaufen lassen, wenn er jetzt, weiß ich nicht, gegen so einen Typen wie... wen ziehe ich mir da jetzt aus den Fingern? Robert Whittaker oder Gegard Mousasi, irgendwie so ein Kaliber. Einfach nochmal einen Kampf bestreiten hätte müssen und in der Zeit hätte Rockhold gegen Romero kämpfen können und dann hätte vielleicht Whiteman zurückkommen sollen. Weil ich glaube, das ist jetzt... Ja. Weißt du, was ich an Jacare gegen Vitor schade finde? Damit eliminierst du dir auch wieder, also mindestens einen potenziellen Contender für nachher, ne? Ich meine, jetzt ist es auch klar, dass du kannst nicht 10 Contender aufstapeln, aber irgendwie fehlt ja, also wenn jetzt Luke Rockhold gegen Chris Whiteman nochmal kämpft, dann haben wir den quasi wieder erledigt. Dann könntest du natürlich sagen, okay, je nachdem, wie das mit Romero ausgeht, kannst du dann den Romero-Kampf machen und dann wird es auch schon wieder, ne, dahinter ist da nicht mehr viel. Ja, Michael Bisping gegen Anderson Silva, da hast du natürlich, das hast du vorhin erwähnt, das könnte natürlich auch dann wieder einen Kämpfer geben, dem dann einen potenziellen Titelkampf danach gibst. Ich sehe es eher so, dass man Jacare mit so einem Vitor-Kampf vielleicht eher die Möglichkeit gibt, einen bekannten Namen zu besiegen, weil ehrlich, ich gehe nicht davon aus, dass Vitor Belfort Jacare besiegen kann. Also das sehe ich nicht so richtig. Deswegen, ich sehe auch Belfort nicht als möglichen Contender für die nächsten Jahre. Also von daher, für mich macht dieser Kampf schon Sinn. Belfort ist in Brasilien ein Riesenstar. Jacare ist zwar bekannt, aber natürlich nicht auf dem Level wie in Belfort. Das könnte sein, dass wenn Jacare da einfach eine sehr gute Leistung zeigt, dass das so ein bisschen abfärbt und er in Brasilien mehr Fans dazu gewinnen kann, eine größere Nummer werden kann. Und die UFC braucht neue Brasilianer, die da unten für Theater sorgen, sage ich jetzt mal, weil Anderson Silva ist mehr oder weniger weg. Ja, der ist natürlich noch aktiv, aber es ist halt niemand mehr für die Zukunft, sage ich jetzt mal so. Ja. In Jose Aldo, da müssen wir auch mal abwarten. Und du brauchst einfach wieder neue Gesichter. Die Nogueira-Brüder, darf man auch nicht vergessen, sind auch mittlerweile nicht mehr dabei. Also du brauchst neue Gesichter, neue Leute, die diese UFC da in Brasilien populär halten. Ja. Und du bist mittlerweile auf so Typen wie Jacare angewiesen, dass die sich irgendwie da unten etablieren und größer werden, immer weiter wachsen und sich einen Namen machen können. Deswegen macht dieser Kampf für mich schon Sinn. Man muss sich ja auch überlegen, Jacare noch wachsen, ne? Der ist ja mittlerweile auch fast 50 Jahre alt oder so, ne? Da ist ja auch nicht mehr ewig viel Zeit. Eigentlich müsstest du da weiter unten anfangen. Aber da gibt's ja vielleicht auch gerade keinen, ne? Ja, ne, das versuchen sie wahrscheinlich mit Ultimate Fighter und hoffen, dass sie da mal irgendwann, den richtigen finden. Richtig, Jacare ist auch nicht mehr der Jüngste, der ist auch schon irgendwie 35, 36, 37 so, das ist schon richtig. Aber zumindestens würde ich jetzt mal behaupten, dass der noch 2-3 Jahre, es ist schwer zu sagen, wenn der morgen mal verliert jetzt, oder morgen sage ich schon, wenn er gegen Belfort verliert, dann hat er 2 Niederlagen in Folge, da kannst du auch sagen, ist das Ding eigentlich durch. Ja, es ist schwierig, aber es sind auch nicht allzu viele junge Brasilianer aktuell da, die sich aufdrängen. Deswegen musst du vielleicht das nehmen, was du kriegen kannst. Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist es auch deshalb. Aber es ist, ja, kann ich mitleben, definitiv. Dann was wenig Überraschendes, das New York-Event, das sie geplant haben für den 23.04., das wird nicht zustande kommen. Bundesrichter hat jetzt der UFC verwehrt, ein Event im Madison Square Garden abzuhalten. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Mir wurscht, in welcher Halle dieser scheiß Octagon steht. Zuschauerzahlen für TJ Dillashaw gegen Dominic Cruz waren auch sehr erfolgreich. 2,288 Millionen Zuschauer haben sich diesen Kampf angeguckt auf Fox Sports One. Letztes Jahr McGregor gegen Seaver war immer noch ein Ticken besser. 2,75 Millionen haben sich das Ganze vor einem Jahr angeguckt. Auch mal schön, dass Dennis Seaver, Mensch, der alte Dennis Seaver, der ja aktuell als möglicher Gegner für BJ Penn gehandelt wird, was auch ganz interessant sein könnte, da immer noch ganz oben steht in Sachen Fox Sports One Zuschauer-Rankings. Aber TJ Dillashaw und Dominic Cruz können sich das auf die Fahnen schreiben, die meisten Zuschauer gezogen zu haben oder die zweitmeisten Zuschauer gezogen zu haben bei einem UFC-Event auf Fox Sports One. Dann war ja noch das Thema, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, deswegen habe ich die News mir ja auch noch mit reingeschrieben. Hennen Burrow und Bantamweight, da habe ich ja damals gesagt, ja, der hat eigentlich relativ klar gemacht, dass er in die Featherweight-Division aufsteigen will. Und jetzt hat André Pedernales so ein kleines Fragezeichen dahinter gemacht. Er meinte, dass durch den Titelgewinn von Dominic Cruz sich da einiges geändert haben dürfte für den guten Hennen Burrow. Es sieht wohl schon so aus, dass man als nächstes in die Featherweight Division geht, um dem Körper eine Pause zu geben. Also einfach mal kein harter Weight Cut, sondern ein relativ leichtes Camp, oder nicht leichtes Camp, aber einen leichten Weight Cut und dadurch halt nicht so viel Stress auf den Körper ausüben und so weiter und so fort. Aber Pedernales sagt ganz einfach, dieser Cruz-Sieg eröffnet neue Möglichkeiten für uns im Zusammenhang mit Hennen Burrow. Und es macht ja nur Sinn, wenn er dann irgendwann sich wieder fürs Bantamweight entscheiden würde. Also so wie es jetzt aussieht, wird sein nächster Kampf im Featherweight stattfinden und dann mal gucken. Also das kann man dann vielleicht noch im Zusammenhang zur letzten Sendung nachschieben. Und ja, das ist so das, was ich an News noch hatte. Und dann gucken wir jetzt, würde ich sagen, so ein bisschen mal auf die nächste, fast gesagt Fight Night, aber ist das nicht ein UFC und Fox Event? UFC und Fox 18 ist das, genau. Johnson gegen Bader. Ja, hast recht. Richtig. Ich bin deswegen so verwirrt, weil das auf UFC.com auf der deutschen Seite dann, also wenn du da auf Deutschland klickst, wird das als Fight Pass Event angegeben und läuft nicht, das ist das Schöne, und läuft nicht bei Run Fighting. Kann man sich also via Fight Pass angucken in Deutschland. Das ist auch wundervoll. Ja, generell. Ich bin da auch sehr dafür. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass jetzt viel weggecuttet wird, nachdem das jetzt bei Run Fighting hier losgelaufen ist oder schon als es bei Maxum losgegangen ist. Aber irgendwie kann ich doch, ich glaube, bisher konnte ich noch alles sehen, bis auf die Pay-Per-Views. Ne? Kann das sein? Das ist bestimmt dem geschuldet, dass UFC 194 nicht ganz so reibungslos ablief. Da hat man sich da vielleicht nochmal umorientiert. Aber in der Tat können wir das Ganze mal auf Fight Pass gucken. Los geht's mit den Early Prelims, mit dem Fight Pass Prelims um 23 Uhr. angenehme Zeit. Und die Maincard beginnen dann um 2 Uhr. Also hier in Deutschland sind natürlich die Fight Pass Prelims mit den Prelims da bei Fox Sports One zusammengemixt und so, ihr wisst das ja. Aber auf jeden Fall ab 23 Uhr geht's los. 2 Uhr beginnt die Maincard. Ich denke, das kann man sich mal geben, ohne dann den ganzen Sonntag opfern zu müssen. Und der Main Event ist natürlich Rumble Johnson, Anthony Johnson gegen Ryan Bader. Und das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, Peter. Wir haben uns entschieden, in Zukunft so eine Art Prediction Game hier abzuziehen. Also ich gegen dich, ganz hart. Es geht jetzt erst los, ein bisschen verspätet ins Jahr. Aber wir werden jetzt immer die Main Card tippen und uns dann so einen Rekord zuschanzen. Also sprich, wenn du jetzt alles richtig tippst auf der Main Card, hättest du einen Prediction Record sozusagen von 5-0. Peter, da kann man sich natürlich schon mal mit sehen lassen. Nee, Quatsch, 4-0. Die Maincard hat ja nur 4 Kämpfe. Okay. Und wenn du jetzt 2 richtig hättest und 2 falsch, Peter, was hättest du dann für einen Rekord? Weniger. 2-2 vielleicht? Das ist der Wahnsinn. Du bist echt der Wahnsinn. Ich habe auch Mathe-Leistungskurs gehabt. Ja, ach so, nee, dann ist klar. Hätte ich natürlich die Frage, die noch irgendwie, hätte ich die, sag ich mal, mit einer Wurzel umschifft, dass du irgendwie die Wurzel ziehen musst, dass dann das Ergebnis rauskommt. Mach ich aber beim nächsten Mal dann. Du willst meine Wurzel ziehen? Das ist aber jetzt freiwillig nicht an deine Wurzel. Okay. So. Auf jeden Fall, das haben wir uns überlegt. Und wenn wir jetzt hier über die Kämpfe sprechen, geben wir dann also zumindest mal für die Main Cards Tipps ab. Und werden dann wahrscheinlich auf Twitter oder in der Sendung in der darauffolgenden Woche dann kurz das noch mit besprechen, wer da jetzt wie viele Kämpfe richtig getippt hat. Aber eigentlich wollen wir erstmal so ein bisschen darüber sprechen, wie wir uns den Main Event ausmalen. Johnson gegen Bader, mit Sicherheit ein Kampf, der wichtig ist für die Light Heavyweight Division. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Gewinner dieses Kampfes sich berechtigte Chancen ausrechnen kann, als nächstes um den Titel zu kämpfen. Und gerade ausgefragt, Peter, was glaubst du, wer gewinnt diesen Kampf? Ich glaube, dass Anthony Johnson das Ding gewinnt. Per Knockout, wenn ich das, falls das noch relevant ist. Aber ich glaube, dass Anthony Johnson das Ding holt. Gut, kannst du das noch irgendwie ein bisschen unterfüttern? Weil er die härteren Fäuste hat. So einfach mache ich das an der Stelle. Ich glaube, also ich würde, Ryan Bader hat, glaube ich, gerade, wie sagen die unsere amerikanischen Freunde das immer gerne, das Momentum zwar auf seiner Seite, aber ich sehe das nicht, also die Art und Weise, wie der kämpft, lässt mich noch nicht oder überzeugt mich nicht davon, dass er Anthony Johnson besiegen kann. Und dass der harte Fäuste hat und dass er es zum Beispiel dann in der ersten Runde per Knockout gewinnen kann, das glaube ich allemal. Dann versuche ich der Diskussion nochmal so ein bisschen Feuer zu geben. Ich lege mich jetzt noch nicht fest. Ich muss erstmal was dazu sagen. Also ich gebe dir sofort recht, wenn du sagst, in der ersten Runde Knockout und so, Anthony Johnson, bin ich bei dir. Ich glaube, da ist er am gefährlichsten. Umso länger der Kampf geht, umso höher sind die Chancen für Ryan Bader. Ich glaube, dass Ryan Bader insgesamt das Problem hat, dass wirklich viele, sehr, sehr viele, ihn unterschätzen. Und zwar enorm. Man darf halt nicht vergessen, er hat gegen John Jones verloren. Das ist, ich glaube, da würden mir wenig Leute widersprechen, wenn ich sage, der beste Kämpfer aller Zeiten. Gegen Tito Ortiz, gegen Lyoto Machida und zuletzt gegen Glover Teixeira. Da muss man ehrlicherweise aber sagen, dass er bis zu seinem Knockout oder bis zu dem TKO eigentlich der bessere Kämpfer war. Ja? Die letzten Kämpfe, die er bestritten hat, das ist jetzt eine Winning Streak. Evans und Davis sind mit Sicherheit beeindruckend. OSP ist auch nicht der allerschwächste Gegner, aber hier in Cavalcante und ein Perroche, das ist jetzt natürlich jetzt kein unbedingt Qualitätsmerkmal, wenn du die besiegst. Aber sei es drum, ich sehe aber dennoch bei Ryan Bader eine kontinuierliche Verbesserung. Er ist noch relativ jung, ja, weiß nicht, 30, 31 oder so. Das finde ich noch okay. Er ist noch nicht zu alt. Er ist, glaube ich, jetzt da angekommen, so vom Alter her, wo man, sag ich mal, jetzt nach dem Titel greifen kann oder zumindest sich Chancen ausrechnen kann. Und wie gesagt, ich glaube, dass er enorm davon profitiert, dass sein Gym, Power MMA, wo er trainiert mit, wie heißt denn der Affe hier nochmal? Aaron Simpson, genau. Dass das auch ein Gym ist, das für die oder in den nächsten Jahren noch den ein oder anderen Contender, ich sage jetzt nicht Champion, aber Contender hervorbringen kann. Ich glaube, das wird ihm alles helfen, ja, diese ganzen Umstände. Und jetzt kämpft er gegen einen sehr, sehr starken K.O.-Kämpfer Anthony Johnson, der aber Probleme hat aus meiner Sicht, wenn es ja, in die späteren Runden geht, also so ab Runde 3, ja, würde ich mal sagen, wird's enge für Rumble. Und ich bin der Meinung, dass ein Ryan Bader die Möglichkeiten hat, sich einem frühen Knockout zu verwehren. Vor allem, weil er diese Erfahrungen oder die Erfahrung gesammelt hat gegen Glover Teixeira, wo er ein bisschen ungeschickt sich angestellt hat, muss man ganz einfach so sagen. Ich glaube, wenn er da sich ein bisschen taktisch besser verhalten hätte, hätte er vielleicht diesen Knockout zu diesem Zeitpunkt aus dem Weg gehen können. Das wird ihm mit Sicherheit eine Lehre gewesen sein. Und wenn er es schafft, in der ersten Runde Rumble an den Käfig zu drücken, auf den Boden zu halten. Ich meine, Rumble Johnson kann auch wrestlen, das ist nicht das Ding. Ich möchte jetzt nicht damit ankommen, dass Ryan Bader ihn out-wrestelt. Aber Ryan Bader ist ein absoluter Top-Wrestler und Anthony Johnson ist ein guter Wrestler, ein okayer Wrestler, hat er auch gegen Manuwa gezeigt. Aber dennoch hat da Bader einfach Vorteile, ist auch näher an DC als andere Kämpfer, gegen die Anthony Johnson zuletzt gewonnen hat. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Bader versuchen wird, ranzukommen. Ja, dass er das Risiko eingeht, ihn dann versucht, an den Käfig zu drücken und da erstmal so ein bisschen die Zeit für sich zu sprechen zu lassen und ihn da so ein bisschen konditionell eine Stufe nach unten zu drücken. Ja, also Johnson, der sowieso konditionell Probleme hat, wenn es gegen später geht, dann auch noch mit so einem harten Wrestling-Stil zu attackieren, das könnte dann dazu führen, dass er schon in der zweiten Runde Probleme bekommen könnte. Ja, deswegen tendiere ich, und ich muss mich ja jetzt festlegen, tatsächlich zu Ryan Bader, obwohl ich weiß, dass er ist der Außenseiter und es ist auch ein echt, also ein bold Move von mir, hier gleich zu Beginn Bader zu nehmen, weil ich mir sicher bin, dass wenn Johnson in der ersten oder von mir aus auch noch in der zweiten Runde ein paar gute Kombinationen landet, dass das das Ende sein kann für Ryan Bader, aber es kann halt für jeden das Ende sein, der gegen Anthony Johnson kämpft. Ja. Aber ich tendiere eher zu Bader, der aus meiner Sicht die ersten zwei Runden sich mit einem ekeligen Stil, sag mal so Eddie Alvarez-mäßig, aus der Affäre stehlen wird und dann gegen später das Ding vielleicht sogar finishen kann. Aber ja. Decision bin ich auf jeden Fall bei Bader. Ja, aber genauso sehe ich das auch. Also wenn wir das, wenn es über 3 Runden geht, beziehungsweise in dem Fall ja über 5 Runden, was ja auch schon wieder eher für Bader spricht als für Johnson, dann sehen wir da eine eklige Decision und ansonsten haben wir das Ding innerhalb von 2 Runden durch und Johnson schlägt Bader K.O. Ja, da muss ich nochmal konkreter werden. Ich glaube nicht, dass die Decision eklig werden wird, aber die ersten 2 Runden muss Bader für mich ähnlich wie Eddie Alvarez gegen Anthony Pettis bestreiten. Einfach ja, viel clinchen, versuchen Johnson nicht den Abstand bekommen zu lassen, um halt seine Schläge auszuteilen, sondern ihn immer wieder stören, immer wieder dafür sorgen, dass er viel Kraft verliert, eben durch diese Clinches, am besten Takedowns irgendwie landen, ja, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, aber ja, ich glaube, dass er sich da durchgrinden kann. Ja, genau, aber das ist genau der Punkt und ich, also ich glaube trotzdem, dass wenn es über 5 Runden geht, ich glaube spätestens nach Runde, also ich sehe Bader nicht ein frühzeitiges Ende herbeiführen und ich glaube aber, dass Johnson spätestens in Runde 3 halt nicht mehr mitkämpfen möchte und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es halt, also ab Runde 3, 4, 5 wird halt so müdes Zugucken, weißt du, da, genau, ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt weiter dann einfach am Käfig gedrücke wird, von daher Das glaube ich nicht. Mein Tipp ist, innerhalb der ersten beiden Runden sehen wir einen K.O. von Johnson. Und dann ist es Johnson, genau. So. Gut, also dann haben wir uns da schon mal festgelegt. Dann trifft Josh Barnett auf Ben Rothwell, der definitiv schon mal also eine unfassbar geile Alte hat. Ich habe jetzt mal, also wenn man Ben Rothwell so sieht, da kann man sich ja sonst sowas vorstellen, was der sich eingetreten hat als Partnerin. Aber ich empfehle wirklich jedem Mal, Ben Rothwells Freundin zu googeln. Nee, das ist sogar seine Frau. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Player. Ein absoluter Player, dieser Ben Rothwell. Leck mich am Arsch. Aber sei es drum. Ja, muss ich gleich mal googeln. Ne? Die beiden treffen jetzt also aufeinander. Irgendwie weird, würden die Engländer, die Amerikaner, glaube ich, sagen. Weil für mich sind das halt so beides Heavyweight-Kämpfer, die eine Card ergänzen. Aber jetzt sind wir in dieser komischen Zeit, dass dieser Kampf wirklich unter Umständen den nächsten Herausforderer für den Titel ja, hervorbringen wird, muss man fast schon sagen. Rothwell mit der beeindruckenden Siegesserie, die er jetzt zuletzt einfahren konnte, Midjourn besiegt, Overeem besiegt, Brandon Vera besiegt und Josh Barnett zuletzt mit einer unglaublich guten Performance gegen Roy Nelson, die meisten signifikanten Treffer in einem Heavyweight-Kampf ever in der UFC gelandet. Das ist in seinem Alter auch nochmal heraushebenswert. Davor gegen Brown zwar verloren, davor wiederum aber auch Frank Mir besiegt, also nicht ganz so schlecht ausgesehen. Interessanter Kampf, definitiv. Jetzt spreche ich mal vorneweg, sonst könnte man ja sagen, dass ich immer danach, dass ich dann nur noch bei dir abgucken muss beim Tippen sozusagen. Ja, weil meine Tipps immer schlecht sind. Ja, meinst du, dass ich einfach immer das Gegenteil dann sagen muss? Genau, also ich würde es demnächst tun. Ja, mal gucken. Nach unserer 2016 Prediction Show habe ich mir da gedacht, ach du Scheiße, alle Angaben direkt weggeschwommen, glaube ich. Kokolores. Ich tue mich hier wirklich schwer, auf jemanden zu tippen, weil Rothwell hat halt die Power, da kann dich jederzeit ausnocken. Brauchen wir nicht drüber reden. Der hat auch gute Submission-Skills. Wenn es ums Wrestling geht, ist natürlich Barnett definitiv der Bessere, würde ich jetzt mal so sagen. Könnte uns aber auch überraschen. Man weiß es ja nie, dass der gute Rothwell da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Sonderschichten eingelegt hat und super Skills sich verschafft hat. Ich sage jetzt mal so, ich gehe mal davon aus, dass Barnett in einer ähnlich guten Form da anreist wie im Kampf gegen Roy Nelson. Und das war schon ziemlich sick, was der da abgeliefert hat. Mhm. Deswegen, das ist für mich ein absolut 50-50 Kampf. Und wenn wir dieses Prediction-Ding nicht machen würden, würde ich mich, glaube ich, nicht festlegen wollen. Aber ich sage, dass Barnett sich da eine Decision oder so ein TKO durch irgendeine Ground-and-Pound Serie da irgendwie zu sichern kann. Also ich tippe jetzt hier mal auf Josh Barnett, allerdings mit Vorbehalte, weil Rothwell einfach so viel Power hat und jederzeit natürlich da Knockout landen könnte. Da habe ich direkt mal eine Frage an dich. Glaubst du, dass der Ben Rothwell, dass er wieder so eine Skeletor-Promo abziehen wird? Na, es steht zu befürchten. Weil dann möchte ich, dass der gewinnt. Oh, Peter, du bist ein Freak. Also, ich habe mir auch gerade gedacht, seine Alte ist da bestimmt auch die Sorceress hier von Castle Grayskull oder so. Irgendwie so. Also ich habe nichts von den letzten Worten verstanden. Nicht? Ich kenne nicht irgendwas. Castle was? Ist doch vielleicht besser. Früher zu viel He-Man geguckt, aber das ist auch was anderes. Ich komme aus dem Osten, wir hatten kein He-Man. Wir hatten kein He-Man? Erich Honecker-Reden geguckt. Das ist vielleicht auch noch spannender gewesen. Naja, kennst du eine, kennst du alle. haben sie die auf Loop gestellt einfach? Das weiß man ja nicht so richtig, weil die waren immer so lang, dass du, als sie dann zu Ende waren, den Anfang eh vergessen hast und hast immer gedacht, Mensch, da hat er wieder was Neues erzählt jetzt. Nee. Geiler Typ. Also ich würde eigentlich Josh Barnett tippen wollen. Ich glaube, dass der in allem, was man so bemessen kann, immer ein Ticken besser ist als der Ben. Ja, aber um das Ganze spannend zu halten. Nee, darfst du da nicht rangehen. Ja, doch. Ich möchte jetzt aber tippen, weil ich glaube auch, dass der Ben Rothwell sich selber wahrscheinlich so geil hält oder für so geil hält, weil er zuletzt ja alles weggehauen hat, was er vor die Fäuste bekommen hat. Ich traue mir jetzt einfach mal zu, dass, obwohl die Statistiken wahrscheinlich gegen ihn sprechen, dass er das Ding holt. Das ist eine gute Frage, wie da eigentlich die Statistiken stehen. Wir können ja mal gucken hier auf BWin, ob es da schon Wettquoten gibt. Okay. Gucken wir mal. Kann sein, dass die erst Ende der Woche reinkommen und es sieht fast so aus. Du kannst nur, interessanterweise, du kannst auf Rumble gegen Bader tippen. Mhm. Da ist da ist Bader leichter Underdog. Okay. Gar nicht so deutlich, wie man sich das eigentlich denken sollte. Und dann kann man noch auf Tarek Seferdin gegen Jake Ellenberger tippen. Also den Main Event der Prelims sozusagen. Ist ein bisschen merkwürdig hier. Du kannst auf Conor McGregor gegen Dos Anjos schon tippen. Anderson Silva gegen Bisping. Aber hier die andere, die Cerrone Means kannst du auch tippen. Aber den Rest der UFC und Fox Card kannst du jetzt nicht tippen. Aber ich würde spontan sagen, dass Rothwell jetzt nicht klarer Underdog ist bei den Buchmachern. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber ich kann es gerade nicht überprüfen. Genau. kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wie gesagt, deswegen, für mich ist es genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Eher wahrscheinlich ein Münzwurf. Das kann sowohl der eine als auch der andere holen. Und es können auch beide sowohl als auch holen. Weißt du, entweder durch Submission oder durch K.O. oder Decision. Ich kann mir bei diesem Kampf kann ich mir echt genau alles vorstellen. Also nimmst du Ruffle. Genau. Ja, haben wir das doch abgehandelt. Yuri Alcantara gegen Jimmy Rivera. Ja, ist jetzt vielleicht für viele überraschend, dass dieser Kampf auf der Maincard steht. Ich sag aber, mit Alcantara haben sie da definitiv jemanden auf der Card, auf den ich mich wahnsinnig freue. Jimmy Rivera ist mit Sicherheit auch jemand, den man nicht verachten sollte. Der ist mit einem Mega-Record irgendwie gestartet in die ganze Geschichte. Der ist jetzt irgendwie ewig 15 Kämpfe in Folge ungeschlagen gewesen, kam in die UFC, hat seine beiden ersten Kämpfe gewonnen, einmal K.O. gegen Primic, danach eine Split-Decision, die aber eigentlich ganz gut auf seine Seite, oder aus meiner Sicht klar für ihn, nicht klar, aber unterm Strich ging das schon okay, dass er gegen Pedro Munhoz gewonnen hat, ist also jemand, den man für die Zukunft vielleicht im Auge behalten sollte, trainiert unter anderem auch mit Frankie Edgar in New Jersey, kommt auch aus New Jersey, ist irgendwie nur ein paar hundert Meter von der Bude, wo das Ganze am Samstag stattfindet, aufgewachsen, ist also für ihn eine Herzensangelegenheit, mit 26 Jahren auch nicht der Älteste, sprich ist ein Prospect. Ich habe es gerade schon andeuten lassen, Yuri Alcantara mag ich sowieso, habe ich mich damals sehr gefreut, als der in Berlin gekämpft hat und auch sehr gut ausgesehen hat. Das Problem, was ich mit Alcantara habe, ist, dass er nicht so richtig aus seiner Comfortzone, glaube ich, rauskommt. Er bleibt da immer schön auf seiner Insel und in Brasilien da, in Baja oder so ist er da. Bevor ich jetzt Scheiße erzähle, ist egal. Er bleibt halt auf jeden Fall in seinem bekannten Umfeld. Und aus meiner Sicht verhindert das den richtigen Durchbruch. Ich meine, der ist jetzt 35, da ist nicht mehr so viel Zeit, um nochmal richtig durchzustarten. Aber ich bin mir fast sicher, wenn der mal aus dieser Comfortzone rausgehen würde, und nicht immer mit seinen alten Weggefährten da trainieren würde und die alten Methoden anwenden würde. Er hat da zum Beispiel sich so einen Wrestling-Stil angeeignet, der wird in Brasilien immer an Stränden, nicht Capoeira, sondern, nicht, dass du jetzt denkst, ich wüsste nicht, wie das heißt, der wird an Stränden immer veranstaltet, da kämpfen die dann halt in so einem Sand und so. Ja, ist da irgendwie so eine Riesennummer da bei denen auf der Insel. Und ja, das macht er halt, aber er geht halt nicht diesen nächsten Schritt, dass er mal sagt, ich gehe in die USA oder ich gehe, weiß ich nicht, zu André Petenares, zu Nova Uniao oder so. Das macht er halt nicht. Und ich glaube, dass das genau der richtige Move wäre, um den letzten Schritt zu gehen. Ja, um dann wirklich ein Contender werden zu können. Denn ich erinnere mich noch an sein Debüt gegen Uriah Faber. Da sah der Bombe aus. Nee, das Debüt war nicht gegen Faber. Jetzt hier nämlich Scheiße. Aber das war so der Kampf, wo er mich zum ersten Mal vom Hocker gerissen hat, muss ich wirklich sagen. Das fand ich sehr beeindruckend, weil er hat zwar gegen Faber verloren, aber er sah nicht schlecht aus gegen Faber. Ich glaube, dass das der Grund ist, wie gesagt, warum Alcantara nie richtig eine fette Nummer wird. Rivera ist noch so ein bisschen unbekannt für viele, aber auch das Alter, die Umstände, dass er da vor der eigenen Haustür kämpft und so, verleiten mich dazu zu sagen, dass Rivera hier gegen Alcantara gewinnt. Ja, wäre es in Brasilien, würde ich mich ein bisschen schwerer mit der Entscheidung tun. Aber ja, ich tippe hier auf Rivera. Ja, da schließe ich mich dir einfach mal an. Da tippe ich nämlich auch auf den Rivera. Einfach aus dem Grund, was du vorhin erwähnt hast. Ich glaube, dass er der Schnellere ist. Der schlägt wesentlich häufiger, präziser, und auch wenn ich den Yuri Alcantara auch sehr mag, aber ich denke auch, dass er hier mit Jimmy Rivera einfach einen zu starken Gegner vor die Fäuste bekommen wird. Dann der Eröffnungskampf der Maincard, Sage, Super Sage, muss man ja sagen. Super Sage, ja. Northcutt trifft auf Brian Barberina. Das Ganze ist dann auch in der Lightweight Division, oder ist es in der Welterweight Division? Ich glaube, es ist in der Welterweight Division, weil Barberina ja kurzfristig eingesprungen ist und den Red Cut dann nicht schaffen würde und nicht in der Lightweight Division. Über Sage Northcutt muss man, glaube ich, nicht mehr zu viel Worte verlieren. Der dürfte jedem mittlerweile bekannt sein. Gilt als möglicherweise der neue Shootingstar. Das wird sich, denke ich mal, 2016 herausstellen, ob er die Vorschusslorbeeren dann auch wirklich bestätigen kann. Ja, also ich kann es gleich mal verwenden. Ich mache gar nicht lange rum. Ich gehe davon aus, dass Northcutt dieses Ding hier gewinnen wird. Ich glaube, dass der viel zu schnell ist für Barbarina. Ja, das ist jetzt nicht so ein Kampf, dass man sagt, man macht hier Sage Northcutt leicht. Brian Barbarina ist kein schlechter. Das darf man überhaupt nicht irgendwie, ja, sag ich mal, in die Ecke schieben, wie man das zum Beispiel beim Cody Pfister-Kampf gemacht hat, als Northcutt gegen Pfister antreten musste. Da hat man das ja so ein bisschen abgetan mit, ja, hier geschenkter Sieg und so. Ja. Das glaube ich nicht. Also Barbarina ist da schon höher zu werten. Der Chet Lepriest-Kampf, da hat er über 3 Runden durchgehalten. Also ist auch ganz tough, dieser gute Barbarina. Davor den UFC-Kampf, das Debüt gegen Joe Ellenberger gewonnen. Das ist ein guter, gar keine Frage. Ist vielleicht kein super, super, super richtig guter, aber ist schon mal nicht schlecht. Trainiert auch bei Lab MMA, also das ist wirklich kein Fallobst. Dennoch glaube ich, wie gesagt, dass Northcutt viel zu schnell für ihn ist und ihn deswegen relativ früh sogar besiegen wird. Hier tippe ich auf Northcutt. Ja, das ist so ein Kampf, da kann ich selber noch nicht wirklich viel zu sagen, außer natürlich, dass Sage Northcutt gerade natürlich immer noch schwer gehypt wird. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Grund für mich, warum ich auf den Sage Northcutt tippen möchte. Das ist, ja, wie gesagt, ich glaube, zwar, also du hast schon recht, natürlich ist das kein Fallobst, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon noch, dass man den Sage Northcutt noch ein bisschen beschützen möchte. Könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht nicht beschützen, sondern ich würde es eher so sehen, dass sie ihn nicht verheizen wollen. Ja, also, oder weißt du, so, genau. Ja, absolut richtig. Man unterstellt der UFC dann immer gleich so, ja, hier, den wollt ihr ja beschützen. Du kannst die nicht beschützen. Irgendwann sind die Jungs an einem Punkt, wo sie gegen gewisse Gegner antreten müssen, wie Paige VanZant halt jetzt gegen, sag doch mal, wie sie heißt. Ach, die Hübsche, Pat Barrys Freundin. Genau. Sag mal. Ja, Dieter Hallervorden ist immer die richtige Antwort. Irgendwann sind die an dem Punkt, wo sie dann gegen die Contender antreten müssen. Aber es macht halt auch keinen Sinn, nach 1 oder 2 Siegen direkt diesen jungen Typen, und ich mag seine Art auch nicht, da brauchen wir, das ist aber ein anderes Thema, aber den dann gleich wirklich den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen, das finde ich halt auch nicht richtig. Und hier kriegt er einen Gegner, der gut ist, gar keine Frage, aber auch jetzt, sag ich mal, nicht unbesiegbar erscheint, und das macht für mich Sinn. Der Kampf geht völlig in Ordnung und ich freue mich auch so ein bisschen darauf, ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich fand den Kampfstil von dem Sage Northcutt auch sehr interessant. Von daher, ich könnte mir gut vorstellen, dass die UFC das schon mit Absicht macht, den noch, nicht zu beschützen, aber ihm zumindest noch die richtigen Gegner vorzusetzen. Und ist es für ihn natürlich eine riesige Möglichkeit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. UFC und Fox ist halt schon eine fette Nummer. Ja, absolut. Also von daher, ja. Meiner Meinung nach spricht alles für Sage Northcutt in dem Fall. Ja, auf jeden Fall hochinteressanter Kampf, das kann man festhalten. Auch interessant, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, den jetzt wieder zu sehen, das absolut. Auch interessant ist Tarek Seferdin gegen Jake Ellenberger. Ich nehme gleich vorweg, mit Jake Ellenberger habe ich so meine Probleme, muss ich mal sagen. Also er hat auch einen sehr, sehr, sehr, sehr schlechten Rekord. Jetzt hat er 5 Kämpfe, oder anders gesagt, in seinen letzten 5 Kämpfen nur einen gewonnen. Und das gegen Josh Koscheck. Das ist nicht besonders verheißungsvoll, muss man ganz ehrlich sagen. Er trifft auf Tarek Seferdin, der in den letzten, jetzt muss ich mal gucken, in den letzten 3 Jahren nur 3 Kämpfe bestritten hat. Mhm. Nate Marquardt bei Strikeforce besiegt am 12. Januar 2013. Dann 1 Jahr Pause am 4. Januar 2014. Lim besiegt in Asien. Gibt's ja nur eine Stadt da. Und dann gegen Rory McDonald erwartungsgemäß verloren im Oktober 2014. Und seit Oktober 2014 hat er nicht mehr gekämpft. Hat viele Verletzungsprobleme gehabt. Trainiert mittlerweile bei TriStar. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Tarek Seferdin ist definitiv jemand, ich glaube, wenn der verletzungsfrei wäre, wäre er in der Welterweight Division ja schon ein bisschen eine größere Nummer. Ellenberger, ich weiß nicht, also das zählt jetzt nicht zu unserer Prediction-Geschichte dazu, Peter, also von daher scheißegal, was du da sagst, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei Ellenberger Hopfen und Malz verloren ist. Der hat immer mal wieder so ein bisschen Talent aufblitzen lassen, aber wenn ich auch die Niederlagen so mir durchgucke, das sind immer Gegner, da musst du nicht unbedingt verlieren, wenn du dich wirklich als großer zukünftiger Champion siehst, sage ich jetzt mal so, ja. Martin Kempman, Rory McDonald, okay, kannst du verlieren. Lawler kannst du mit Sicherheit auch verlieren, aber Kevin Gastelum, das sah richtig scheiße aus damals in Mexiko. Gegen Stephen Thompson hat er verloren. Klar, ist ein Prospect, ist jemand, der in der Welterweight Division noch für viel Aufsehen sorgen kann, aber das wollte halt auch ein Jack Ellenberger. Ja, nee, ich tippe hier auf Seferdin. Man muss natürlich mal abwarten, wie er mit dem Ringrost, den es ja laut Dominic Cruz gar nicht gibt, zurechtkommt. Ja, genau. Ja. Dominic Cruz ist ja auch der Einzige, bei dem das nicht zählt. Ne? Bei allen anderen funktioniert das nicht. Ich glaube schon, dass Dominic Cruz mit dem, was er da gesagt hat, recht hat, dass das eine mentale Sache ist. Weil es macht halt überhaupt keinen Sinn, dass ich Ringrost habe oder so. Ich denke halt, dass es wirklich eine mentale Sache ist. Also, aber es ist letzten Endes egal, woher das kommt. Wenn es dann da ist, also wenn du praktisch im Oktagon stehst und hast das Gefühl, oh, ich muss hier noch was abschütteln, es fühlt sich nicht so an, wie wenn ich regelmäßig kämpfe. Ist das scheißegal, ob das mental ist oder wirklich da ist. Es ist halt einfach Titte. Also deswegen ist es auf jeden Fall ein Problem, wenn du so lange ausfällst und dann wieder antreten musst, da mental und auch vom Körper her wieder auf dem Niveau zu sein, auf dem du dann mal irgendwann aufgehört hast, weil du dich dann verletzt hast. Ja. Interessanter Kampf mit Abstrichen, weil Ellenberger mich zuletzt halt nicht überzeugen konnte. Aber ich hoffe, dass Seferdin seinen Scheiß zusammenbekommt. Ja, ja, ich kann da auch nicht großartig weiter was zu sagen. Ich habe mir gerade mal die Statistiken aufgerufen. Aber das ist immer so ein bisschen, klar, wenn du sagst, Ringrust gibt es nichts, dann gibt es nicht. Dann kannst du natürlich sagen, die Statistiken ist egal, ob das jetzt nur 3 Kämpfe in 8 Jahren ist oder nicht. Dann sind die schon korrekt. Aber ich sag mal so, wenn du nur den letzten Kampf dann sehen möchtest, wo er dann gegen McDonald verloren hat, ja, weiß ich nicht. Kann ich zu beiden nicht großartig was sagen, wäre für mich auch ein Münzwurf. Also interessanter Kampf. Olivier Aubameyang, Mercier, ich kann den Namen mal, OAM, sagen wir einfach, kämpft gegen Carlos Diego Ferreira. Ja, ich mag beide Kämpfer, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Ferreira hat mich zuletzt ein bisschen enttäuscht. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Der kam ja wirklich auch also unter großen Vorschusslorbeeren in die UFC, hat dann auch gleich mal gute Leistungen gezeigt gegen Colton Smith und Ramzy Ninjam, dann gegen Dariush verloren und gegen Dustin Poirier und hat jetzt so ein bisschen das Problem, dass er so, ja, weiß nicht so richtig, ob er wirklich so gut ist, wie viele früher getan haben, hat jetzt seine ersten 2 Niederlagen hintereinander einstecken müssen. Ist immer schwierig, glaube ich, da jetzt schon abschließend ein Urteil zu bilden. Und dieser Olivier Aubameyang ist halt unheimlich tough. Also auf den freue ich mich immer. Das ist ein richtig toughes Dreckschwein, das sich durch alles durchgrindet. Das ist ein geiler Kämpfer. Den mag ich. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kampf richtig schön dreckig wird. Da freue ich mich drauf. Ja, dann tue ich das auch. Doch, ich mag ja eh, wenn du mir Kämpfe ankündigst, da freue ich mich immer gerne drauf. Ja, das könnte auch so ein Kampf werden, wo viele dann so denken, so, oh, so viel rumgegrinde, aber die geben sich da ordentlich auf die Fresse und bluten sich da komplett von oben bis unten voll. Das könnt ihr mir schön vorstellen. Ja. Rafael Natal gegen Kevin Casey, auch interessant. Ich glaube, Natal ist ja sowieso klar, Jiu-Jitsu Black Belt. Ich glaube, Kevin Casey ist auch ein Jiu-Jitsu Black Belt. Glaub schon. Und übrigens der Schwiegersohn von Muhammad Ali. Darf man ja auch nicht vergessen. Dennoch glaube ich, dass wir hier nicht so viel Jiu-Jitsu sehen. Werden wir wahrscheinlich ab und an dann dennoch so Gesicht bekommen, aber ich glaube, könnte ein interessanter Kampf werden. Also Natal sehe ich gerne. Kevin Casey seit Ultimate Fighter ist der mir bekannt. Mag ich eigentlich auch. Nee, Moment mal, das verwechsel ich gerade. Kevin Casey ist der aus Boston, oder? Nee, Kevin Casey ist der aus L.A. Dann ist der von Ultimate Fighter. Okay. Ja, aber den muss man nachgucken. Ja, den habe ich bei Ultimate Fighter gesehen damals. Ja, okay. Also da freue ich mich drauf. Ich kann ja nicht richtig sagen, wer da gewinnen kann, weil Natal hat mich gegen Uriah Hall nicht 100% überzeugt, aber er hat ihn besiegt, Uriah Hall. Das ist schon mal nicht schlecht. Tom Watson besiegt, Chris Kimosi besiegt. Davor hat er zwar 2 Kämpfe in Folge verloren, aber da davor wiederum mit einer richtig guten Streak 3 Kämpfe in Folge gewonnen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Dann kam dieser Tim Kennedy-Kampf zustande und man hat so das Gefühl gehabt, wenn Sapo diesen Kampf gewinnt, dann ist er dran. Also nicht jetzt am Titelkampf vielleicht, aber so als Contender, dass man seinen Namen auch mal erwähnt, sage ich jetzt mal so, und als wirklichen Threat sozusagen wahrnimmt. Ja, jetzt hat er wieder 3 Kämpfe in Folge gewonnen und jetzt gegen Kevin Casey noch einen Sieg. Das würde ihm mit Sicherheit gut zu Gesicht stehen. Und der gute Kevin Casey wäre einfach mal froh, wenn er keinen No Contest auf seinem Record zu verbuchen hätte. Ja. Denn das ist ihm gegen Baba Bush passiert, aufgrund von Doping. Und Anthony, also gegen Shoeface, gegen Anthony Carlos Jr., der ja Ultimate Fighter Brasil damals gewonnen hat. Da erinnern wir uns noch, da gab es diesen extrem ekelhaften Eye-Poke und der Kampf ging nur wenige Sekunden. Also das war gleich zu Beginn und da haben ja viele geboot. Das war beim Ultimate Fighter Finale Namajunas gegen Paige VanZant. Also als das der Main Event war, Ultimate Fighter Finale hier von der Conor McGregor und Royal Faber Staffel. Hat sich später herausgestellt, dass der da wirklich ein anderes, ja, irgendwie der Iris hatte oder so ein Scheiß. Also auf jeden Fall hat er sich nicht nur im Pickel ausgedrückt, das war schon schlimmer. Widerlich, aber ja. Gut. Ja, aber das ist doch, kann man sich mal angucken. Ist mit Sicherheit nicht der Kampf, wo ich jetzt also kaum mich halten kann vor Vorfreude, aber geht schon. Dustin Ortiz gegen Wilson Hayes ist ein Kampf, da freue ich mich zum Beispiel auch drauf. ich mag Dustin Ortiz Kampfstil, auch so ein Dreckschwein, der alles gibt. Da fliegen die Fäuste, kannst du einen drauf lassen. Das wird eine tolle Nummer. Wilson Hayes ist auch nicht abgeneigt, da voll auf die Fresse und ab geht da der Peter. Also das könnte auch wieder schön werden. Also man muss berücksichtigen, dass Hayes natürlich auch Submission-mäßig einiges drauf hat. Freue mich drauf. Schöner Flyweight-Kampf. Ortiz ist immer cool. Jemand, den ich irgendwie für die Zukunft auch noch als möglichen Contender im Auge habe. Okay, sehr gut. Ja, das ist ein guter. Mag ich. George Sullivan gegen Alexander Jakovlev. Ah ja, die machen auch mit, kannst du mal sehen. Alex Caceres gegen Marcio Fullen. Marcio Fullen, wer hat denn der das letzte Mal gekämpft? Gefühlt. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Alex Caceres, kannst du dich noch daran erinnern, dass der mal so ein richtig geiles Momentum hatte, nachdem er gegen Sergio Pettis gewonnen hat? Ja, genau. Dann gegen Faber verloren hat, aber gut aussah gegen Rare Faber. Ja. Aber da ging es wirklich direkt bergab mit ihm. Aber es ist irgendwie auch, irgendwie, das ist kein Name, der klickt, habe ich hier das Gefühl. Bruce Leroy, doch. Ja, ja. Der ist schon, ja. Der ist schon bei den Fans beliebt, glaube ich. Meinst du? Ja, ja. Also den mögen sie. Der kifft ja auch viel. Ich fand den Kampf gegen den kleinen Pettis, fand ich schon sehr geil, vor allem, weil das ja auch einer von diesen Kämpfen war, wo man dachte, oh, da haben sie den Pettis noch einen hingesetzt, den der umhauen darf. Exakt. Ne? Und dann, ich glaube, das hat der Trainer noch auch so schön dem Caceres in der Ringpause gesagt. Ne? Alle gehen davon aus, dass du hier verlieren wirst und jetzt hauen aus den Schuhen irgendwie so etwas. Das kann gut sein. Und dann hat er sich das Ding geholt. Ich fand den Kampf fand ich echt gut, aber irgendwie, ja, Bruce Leroy, Leroy, genau. Das klickt schon mehr als Alex Caceres, habe ich irgendwie das Gefühl. Der kommt ja auch aus dem, im weitesten Sinne aus dem, sag mal hier, ja, aus diesem Streetfight-Umfeld, na, wie heißt er denn? Mensch, gibt's denn das? Der dicke Schwarze, große Schwarze, wie heißt er denn? Nicht Data 5110, ja. Sondern, sag doch mal, das gibt doch Peter, Kimbo. Muss doch wissen. Kimbo Slice. Mensch, ja. Das muss man noch ist wissen. Ist ja mein Vater, ne? Wusstest du, ne? Das wusste ich. Habe ich sofort erkannt, aber nur an der Frisur, muss man dazu sagen. Also, sonst haben sie wenig Ähnlichkeiten, der Peter und der Kimbo. Aus diesem Umfeld kommt der auch. Von daher hat er sich damals schon einen Namen gemacht auf YouTube, sag ich mal. Und da ist halt immer ein lustiger Geselle. Und der dröhnt sich da immer ordentlich zu. Das heißt, da ist auch immer interessant, sollte der einen Kampf gewinnen, ob die Commission irgendwas findet oder nicht. und Marcio Fullen, jetzt weiß ich auch wieder, woher ich den kenne, denn der hat gegen Makwan Amerikani in Berlin verloren. Kenne ich den. Den anderen Kampf, den er in der UFC bestritten hat, den habe ich schon völlig vergessen. Das war gegen Alex Torres im Februar 2015. Da kann ich mich nicht erinnern. Kann aber auch sein, dass ich da nicht geguckt habe. Das weiß man bei mir immer nicht so genau. Ja. Matt Dwyer gegen Randy Brown, cool. Damon Jackson gegen Levan Makashvili. Das finde ich ja verrückt, dass der SC Freiburg jetzt auch seine Spieler in der UFC antreten lässt. Ist ja Wahnsinn. Ja. Tony Martin. Geld dazu verdienen. Ja, ab in Breisgau mit der Kohle. Tony Martin gegen Philippe Oliveira, damit geht das Ganze los und das wird mit Sicherheit super. Das ist der Rest der Card, sage ich jetzt mal so. Genau. Ja, nee, also für jedes Wochenende freue ich mich, wenn eine UFC-Veranstaltung stattfindet. Es ist eine merkwürdige UFC- und Fox-Card, weil eigentlich sind die UFC- und Fox-Cards die Maincard an sich immer so geil bestückt, das kann man jetzt diesmal wirklich nicht so sagen. Es ist nicht so, dass es scheiße ist. Alle Kämpfe haben eine gewisse Berechtigung, aber merkwürdige Karte für so eine UFC und Fox-Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich meine, der Anthony Johnson, Ryan Bader Kampf, der macht natürlich vollkommen Sinn, den auch da als Main-Event hinzupacken. Nein, da würde ich eher sagen, als Co-Main-Event würde das für mich Sinn machen. Ja, stimmt. Eigentlich müsste für die UFC und Fox-Cards, die haben ja eigentlich auch immer Championships-Kämpfe vorne zumindest dran, ne? so Kämpfe, wo du das Gefühl hast, es könnte ein Championship-Kampf sein. Ja, aber dadurch, dass wir ja schon fast davon ausgehen können, dass das ein Number-One-Contender-Kampf wird, kann ich mir das schon gut vorstellen. Oder ist das für mich in Ordnung, den da als Main-Event vorne dran zu haben? Ja. Und dann wird das so, also alles schön, alles gut, ich freue mich da drauf, aber oh, Peter, irgendwie, ich muss dich unterbrechen. Ja. Das glaubst du nicht, was jetzt passiert ist. Sag an. Der Flacco wechselt zu Panathinaikos Athen. Ja. Odysseas Flachodimos wechselt vom VfB zu Panathinaikos Athen. Das bricht mir das Herz. Ich war immer der größte Flacco-Fan der Welt. Ja, aber da kannst du dich doch übers Geld freuen. Steht da schon eine Summe dran? Ich krieg's ja nicht. Also, ja, aber dein Verein zumindest. Naja, also mein Verein, soweit will ich jetzt mal nicht gehen. Ich distanziere mich so lange von diesem Verein, solange der nicht einstellig ist in der Bundesliga. Und damit meine ich nicht die Punktzahl, sondern den Tabellenplatz, muss man dazu sagen. Ja. Ja, das ist ja Wahnsinn. Da geht der jetzt nach Athen. Ob die da überhaupt das Geld zahlen können? Das möchte ich hier nochmal in Frage stellen. Darüber sollen sich die jungen Menschen in Athen mal Gedanken machen, dass man mitten in dieser Krise einfach mal hier so einen verwöhnten jungen Spieler vom VfB Stuttgart verpflichten kann. Da muss man sich doch mal Gedanken machen. Da verhungern die Kinder in Athen. Achso, genau. Das ist ja Wahnsinn. Oder es ist so eine Art Aufbauhilfe, weiß ich nicht, Athen seitens des VfBs, dass sie sagen, hier, den schenken wir euch. Der kann auch super, weiß ich nicht, was der gut kann, der Flacco. Aber irgendwas wird er schon, irgendein Talent hat doch jeder. Wir können euch keinen Kredit geben, aber ihr kriegt hier den Flacco. Ach, ein Kredit, das bringt doch keinem was. Peter, da musste. Ja, aber das ist doch das, wie da gehandelt wird, dachte ich. Ach so. Ich sehe. Ja, das ist doch das Maß der Dinge. Bei den Pound-for-Pound-Rankings. Ich gucke gerade noch die Rankings. Ja. Da ist der TJ Dillashaw einfach mal so 8 Plätze gefallen. Ja, aber das war ja auch irgendwie absehbar, ne? Naja, es ist schon so, nach einem Kampf dann einfach mal so, nö, also das ist total scheiße. Ja, boah, ja, oder? Einer der besten Pound-for-Pound-Kämpfer, aber nö, lass mal. Das ist vor allen Dingen, er hat ganz knapp verloren, den Kampf. Weißt du, so, das ist ja noch nicht mal so, dass der jetzt hier so wie Jose Aldo einfach mal weggebombt wurde. Schon merkwürdig, diese Rankings. Ja. Ja, wer sich übrigens fragt, wie man Journalist wird, man muss einfach nur eine E-Mail an rankings@ufc.com schicken mit einem Namen, einem Titel und dem Medium, für das man arbeitet. Ja, kannst du mal machen. Weißt du, wie viele Leute da abstimmen? Wie viele das sind insgesamt? Mittlerweile haben sie das wohl drastisch reduziert, aber eine genaue Zahl kann ich dir nicht nennen. Es waren zeitweise mal Hunderte. Aber es sind mittlerweile deutlich weniger. Aber ganz ehrlich, so wie diese Rankings zustande kommen, ne? Also wenn, ich stelle mir vor, ich würde da abstimmen oder ich dürfte da abstimmen. Ich meine, ich darf ja anscheinend abstimmen. Ich würde ja nur dann hier Run Fighting Radio angeben oder so etwas. Das darfst du nicht sagen, weil dann würden sie dich nicht ernst nehmen. Ja, aber stell dir das mal vor und dann ich mit meinem MMA-Spezialwissen, ich würde da sagen, hier, der ist geil, der ist auch noch geil und den gucke ich mir gerne an. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da wirklich anders passiert. Also es ist so alles geraten und hingeschoben. Aber zu dieser Ranking-Diskussion muss ich immer wieder sagen, das ist doch, also wer sich darüber überhaupt noch Gedanken macht, weil natürlich ist das, das ist ein Werbemittel, sage ich jetzt mal. Das sind ja immer subjektive Rankings, weil die orientieren sich ja nicht an irgendwelchen Fakten oder Zahlen. So, und dann kannst du eigentlich überhaupt nicht danach dich hinstellen und sagen, ja, das kann ja wohl nicht sein, dass die und die oder der und der jetzt nur auf dem und dem Platz ist. Weil es sind subjektive Rankings und sie werden eingesetzt, um Kämpfe zu promoten. So, deswegen verstehe ich auch immer gar nicht, dass sich die Leute da so drüber aufregen, wenn, ja, Joe Rogan macht das ja auch oft, wie kann denn das sein, der eine hat den mal besiegt und jetzt ist er aber in den Rankings hinter dem, ja, weil sich halt Sachen ändern, es gibt dann halt ein Jahr, das macht halt viel aus, da gibt's dann halt Kämpfer, die dann 3-4 Kämpfe in Folge gewinnen und dann kann es halt sehr gut sein, dass die mal vor einem Kämpfer stehen, der, was weiß ich, vor einem Jahr den und den Kämpfer besiegt hat. Ich suche jetzt gerade nach einem Beispiel, hier auf oder bei den Rankings, was haben wir denn hier? Ja, das, ich glaube, das größte Beispiel, was er da zuletzt angeführt hat, war doch Holly Holm gegen Ronda Rousey. Wo war nicht Ronda Rousey trotz Niederlage noch vor Holly Holm in den Pound-for-Pound-Rankings? Ja, aber ich meine, Holly Holm hat einen Kampf gewonnen gegen, also der hat schon mehrere gewonnen, aber einen Kampf gewonnen gegen Ronda Rousey. So, Ronda Rousey hat davor, also, weißt du, in Rekordzeiten alle Contender weggehauen. Das aus meiner Sicht kann ich jetzt nicht sagen, ich verstehe, warum Rogan sagt, ja, da müssten die doch eigentlich die Plätze da. Ist schon richtig, aber es gibt schon eine gewisse Legacy dahinter, ja. Und wenn du halt davor kämpfst wie so eine Erbse zweimal in Folge, so wie Holly Holm, und wirklich nichts zeigst, und dann einmal gelingt es dir, 8 Minuten zu kämpfen wie ein Worldbeater, dann kannst du aber nicht ein Argument aus meiner Sicht hier irgendwie dir aus den Fingern saugen, dass die jetzt eine bessere Pound-for-Pound-Kämpferin ist als Ronda Rousey, weil Ronda einfach schon so eine gewisse Legacy in der UFC sich erarbeitet hat und die muss man da berücksichtigen. Oder eben auch nicht. Und wenn nicht, ist auch scheißegal. Ja. Ich suche gerade, die ist gar nicht mehr in den Pound-for-Pound-Rankings. Wer denn? Ronda Rousey. Ach Quatsch, echt? Ganz rausgefallen? John Jones ist auf der 1, Demetrius Johnson auf der 2, Conor McGregor auf der 3, Robbie Lawler auf der 4, Verdum auf der 5, Dos Anjos auf der 6, Luke Rockhold auf der 7, Jose Aldo auf der 8, Cruz auf der 9, Cormier auf der 10, Whiteman 11, 12 Dillashaw, 13 Holm, 14 Jędrzejczyk und 15 Cain Velasquez. Okay. Ronda ist raus. Aber ich habe ein schönes Beispiel. Zum Beispiel in der Heavyweight Division. Da steht Alistair Overeem vor Ben Rothwell. Mhm. Overeem auf 3, Rothwell auf 7. So. Es gibt bestimmt viele, die sagen, ja, das kann ja überhaupt nicht sein. Der Rothwell hat doch den Overeem besiegt. Ja, das ist richtig. Das war der vorletzte Kampf von Ben Rothwell. Ja, genau. Da hat er Alistair Overeem besiegt. Danach hat er noch einen Kampf gegen Matt Mitrione gewonnen. Alistair Overeem hat seit seiner Niederlage gegen Ben Rothwell Stefan Struve besiegt, Roy Nelson und JDS. Das ist schon, also. Ja, aber genau da siehst du doch, woran diese Rankings dann kranken, ne? Naja, also aber das ist doch schon ein Argument, oder? Wenn der solche Typen besiegt, dann musst du ihn zwangsläufig ein bisschen weiter oben haben, als jemanden, der nur in Anführungsstrichen den Matt Mitrione besiegt hat. JDS ist halt, der galt immer so als der, weißt du, erst die dritte Kraft hinter Kane und Verdum. Ja. Ja, aber das ist ja logisch, dass das. Du kannst diese Rangliste kannst du nicht vergleichen mit einer Fußball-Bundesliga-Rangliste. Nö, weil es halt keine. So einfach ist das. Ja, es ist halt alles subjektiv. Deswegen, ja, das ist mir immer, das sind so Diskussionen, die kann ich überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Überhaupt, es gibt so oft so Themen, die wirken so konstruiert von den ganzen Pfeifen, die da auf MMA-Fighting und MMA-Junkie und so arbeiten, wo ich mir immer denke, sag mal, Alter, kommt mal eine Realität an, über was ihr da manchmal quatscht, über so einen Scheiß mit Punktrichtern und so. Das Thema, das ist ja, wird ja immer noch diskutiert. Da denke ich mir jedes Mal, der Kampf war so eng zwischen Cruz und Dillashaw. Können wir irgendwie jetzt mal weitermachen? Ich meine, es war ein extrem enger Kampf. Die meisten haben Cruz vorne gesehen und ihr diskutiert jetzt über das Punktesystem. Es hätte mal überhaupt nichts geändert an diesem Kampfausgang. Es war einfach nur ein knapper Kampf. Punkt. Ja. Ähnlich wie Condit gegen Lawler. Extrem knapper Kampf. Gar keine Frage. Und das sind immer so Sachen, da diskutieren die übers Punktesystem. Das wäre dann trotzdem ein knapper Kampf gewesen. Die müssen sich ja auch selber ihre Grundlagen schaffen oder ihre Legitimation, dass sie so etwas schreiben dürfen. Von daher, das ist genau das, was du eigentlich zu den Rankings auch gesagt hast. Das akzeptieren, dass es das gibt, aber das muss keiner unbedingt ernst nehmen. So sieht's aus, Peter. Jetzt sind wir fertig. Jetzt gehen wir nach Hause. Sehr schön. Ja, ich muss jetzt auch dringend ins Bett. Ich habe mir gestern Creed angeguckt, muss man sagen. Da hat man endlich mal wieder Stitch gesehen. Ah, war das schön. Vergisst man ja so schnell den Stitch. Der hat ja sich voll in mein Herz geschlossen, als wir in Berlin saßen. Und Pia hat hier, in Berlin gab es dann nur die Bier nur im Litereimer. Und man muss dazu sagen, mein Schatz ist eine ziemlich kleine Maus. Die ist, ich glaube, noch nicht mal 1,60 und das hört sie hoffentlich niemals. Auf jeden Fall sitzt sie dann da im Blickfeld von Stitch und hebt sich diesen Eimer an die Lippen. Und Stitch lacht sich einfach nur scheckig, weil sie dieses kleine Mädchen mit diesem riesen Eimer sieht. Das fand ich so großartig, wie er da reagiert hat. Echt geiler Typ. Ach, der ist der Typ, der weiß einfach, wann man lachen muss und wann nicht. Und ich kann dir wirklich sagen, der hat so schön gecuttet. Mein Gott, hat der gecuttet da bei diesem Film. Wundervoll. Ja. Übrigens, Creed, deine Guck-Empfehlung. Ist ein ordentlicher Film. Kann man sich angucken, kann man sich fast nicht vorstellen. Sylvester Stallone nominiert für einen Oscar. Beste Nebenrolle. Ach Quatsch. Nebendarsteller, nicht Nebenrolle. Ja. Toilettenrolle hat er, glaube ich, mal gewonnen irgendwo. Nee, wirklich. Sylvester Stallone für einen Oscar nominiert. Wegen seiner schauspielerischen Leistung. Ja, es ist jetzt nicht ganz nachvollziehbar, wenn man den Film gesehen hat, aber dennoch, der Film ist wirklich gut. Kann man sich angucken. Okay. Gut, Peter. Wir gucken uns auch nächste Woche nicht an, aber wir hören uns wenigstens nächste Woche wieder. Sprechen dann natürlich über UFC und Fox 18 und über UFC 196 oder auch nicht. Man weiß ja nicht, was da noch alles passiert. Genau. Drücken wir die Daumen, dass der Event auf jeden Fall stattfindet, und dann drücken wir die Daumen, egal wie die Card aussieht, dass es ein geiles Event wird. Das machen wir. Sag einen schönen Gruß. Ich sag tschüss. Bis dann. Jo, reingehauen. Tschüss.